Titel, 23 Sekunden so. Und dabei ist jetzt schon fast 4:04. Traktor Wilson hat sich ganz weit hinten hingestellt. Dabei war ich schon vorbereitet auf ein heißes Wortgefecht. Aber eins seiner letzten Argumente, mir mit der ihm eigenen Überheblichkeit und Frechheit zu begegnen, nämlich meine langen Haare sind ab, er sieht sich völlig entwaffnet, könnte mich bestenfalls noch mit Jim Hawkins vergleichen, sehe sich aber in einem Vergleich mit dem alten Captain Flint, nur dass bei ihm dann alles andere aus Holz ist, außer das Bein. Gegenwärtig, er ist ganz still, so still habe ich ihn noch nie erlebt. Schade. Na, kann man nichts machen. Fangen wir jetzt knapp 5:05 Dings da an mit dem Sprechfunk. Einverstanden? Er ist einverstanden, ich fange einfach an. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hallo und guten Tag. Was sich jetzt hier vor Ihren Augen dreht, ist das Europa-Hit-Quiz für die ganze Familie. Und die sollten Sie jetzt ganz schnell zusammentrommeln. Denn jeder kann seinen Teil dazu tun, damit Sie einen der tollen Preise gewinnen. So, jetzt den Teilnahmeschein und was zum Schreiben zur Hand genommen. Und dann geht's los. Los jetzt wirklich. Das war mein Nachtrag zu diesem wunderbaren Soundgarden von Traktor Wilson, dessen Verständnis für Independent Music ich ihn nicht beneide. Einen Vorteil hattet ja, dass heute Johnny nicht den Soundgarden gemacht hat und ich gewissermaßen anschlusslos oder voraussetzungslos die Gelegenheit habe, hier heute selber mal Tokotronic zu spielen. Darauf bin ich ganz stolz und ich werde es natürlich ein bisschen anders spielen, als Johnny's Spiel gespielt hat. Ist quasi, die Einführung ist quasi noch einen Nachtrag zur letzten Sendung, die genauer zugehört haben und die vielleicht so halb in der Mitte, Ende zugehört haben, werden wissen, worum sich's dreht. Die anderen hören einfach mal zu und kriegen die Auflösung vielleicht danach. Einverstanden? Du musst das Leben nicht verstehen. Dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren, und hält den lieben jungen Jahren nach neun seine Hände hin. Jeder Tag fängt mit Regen an und ich frag mich schon, ob hier was nicht stimmen kann. Es ist klar, ich kenn jetzt eine ganze Menge Leute doch. Ging's mir besser schon als heute, zum Beispiel letztes Jahr im mich. Jeden Tag schütt ich mir kaltes Wasser ins Gesicht. Es ist klar, es geht nichts von heute auf morgen, doch irgendwann hatte ich mal weniger Sorgen, zum Beispiel letztes Jahr im Sommer. We'll ganz wirklich nicht dem nicht anschließen, aber Tokotronic und der Anfang, klar, war Rilke, gelesen von Oskar Werner, auch so einem ganz großen, genialen, gewissermaßen eher für mich immer so eine Art die so hochintelligente, sensible Variante von Klaus Kinski, also auch immer so eine komische Verrücktheit im Blick, aber eben großartig. Was muss ich noch sagen? Ach, vielleicht sollte ich nochmal die Telefonnummer durchgehen für die Leute, die sie nicht wissen. Diese Ansage jetzt hat ja angesichts dieser Geiselnehmer schon wieder eine besondere Aktualität, aber man bleibt immer derselbe und ringsrum passiert so, dass man selber dann doch aktuell wird. Seltsam. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Dann muss ich noch was zur Sendung sagen. Gleich kommt der halbautomatische Anrufbeantworter der letzten Woche. Ist ja immer so eine Art Retrospektive, wieder gemantelt von einer Konzert- und Plattenempfehlung. Aber vorher, unabhängig davon, darum habe ich auch die Telefonnummer durchgesagt, kann ich das Thema jetzt noch nicht verraten, würde euch aber bitten, jetzt heute mal aktiv an dieser Sendung mitzuarbeiten und würde euch bitten, also dass jetzt nur die Leute anrufen, die in der Lage wären, den von mir jetzt gleich erteilten Auftrag zu erfüllen. Und der Auftrag bezieht sich darauf, es müssten sich Leute finden, die einerseits die Grimms Märchen zu Hause haben und da das eigensinnige Kind finden. Also das Märchen, das eigensinnige Kind der Brüder Grimm, ist ein ganz kurzes Märchen. Und sie müssen auch in der Lage sein, das nachher hier am Telefon vorzulesen. Also jetzt legt mal alle Telefonhörer auf, geht an den Bücherschrank, guckt nach den Märchen der Brüder Grimm, das eigensinnige Kind. Das ist die Voraussetzung für die allerersten Telefonate. Eine zweite Voraussetzung, das fällt wahrscheinlich auseinander, wer Grimm hat, hat Heiner Müller nicht, oder wer Müller hat, aber wer Müller hat, hat durchaus Grimm. So rum, von Heiner Müller Hamlet-Maschine. Da ist so eine Passage drin, die heißt, der Aufstand beginnt als Spaziergang. Die müsste rausgesucht werden. Das wäre sehr schön, wenn da jemand dabei wäre, der das hätte. Ja, und dann könnten wir, wenn die Sachen geklärt werden, das eigensinnige Kind der Brüder Grimm und von Heiner Müller die Hamlet-Maschine und da die Passage, der Aufstand beginnt als Spaziergang, wenn das also eurerseits da wäre, dann könnte die Sendung eigentlich erst richtig anfangen. Ich weiß, das ist eine Unverschämtheit und eine Frechheit, ihr bezahlt Gebühren, da denkt man auch, man macht das Radio an und dann sollen die Typen quatschen und sollen mich hier berieseln. Geht heute leider aus, sagen wir, technischen Gründen nicht, sondern ihr müsst heute mal selber ansatzweise aus dem Arsch kommen und euch vielleicht zum Bücherschrank bewegen, wenn das denn möglich wäre. Wer darüber jetzt nicht verfügt, da hat es überhaupt keinen Sinn, jetzt hier die Leitung zu blockieren, das macht keinen Sinn, sondern die Leute, die hier telefonieren, von denen erwarte ich, dass er entweder die Brüder Grimm vorlesen, wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie ich sortieren kann, oder Heiner Müller Hamlet-Maschine. Ist das klar? Das ist hoffentlich klar. Dann kommen wir jetzt gleich zum halbautomatischen Anrufbeantworter. Aber wie gesagt, wird der von zwei Musiken, wie beim letzten Mal eigentlich, Franz war ziemlich prima. Ich habe sie mir angeschaut am Sonntag in der Oranienburger 4, am Samstag in der Oranienburger 4, wieder von einem Konzert und Plattentipp gemantelt. Danilov heißt die Band. Die Platte heißt, auch ein großartiger Titel eigentlich, für mich mir auf den Leib geschrieben, Alzheimer Chaussee. Die singen zum großen Teil Texte von Leonard Lorek, so wie damals diese eine schöne Platte, deren Name ich leider vergessen habe, mit Dubach, Max Gold und noch anderen Leuten, ist auch real. Die spielen morgen in der Passionskirche um 20 Uhr und das, was man da hören kann, hört sich ungefähr so an. Wir hören jetzt einen wunderbaren Text, Toter Hafen von Ingeborg Bachmann, gesungen von Nino Sando und Danilov. Also das ganze Projekt heißt Danilov. Wem diese Musik gefällt, der hätte morgen die Gelegenheit, um 20 Uhr in die Passionskirche zu gehen. Mein Verhältnis zu dieser Platte ist eher ein leicht gespaltenes. Ich finde sie nicht ganz so gut, finde aber wichtig, dass so eine Musik gemacht wird und denke auch, Platten können auch gut sein, wenn sie mir nicht gefallen und darum spiele ich sie trotzdem hier. Danilov, Tote Häfen nach dem Text von Ingeborg Bachmann. Feuchte Flaggen hängen an den Masten in den Farben, die kein Land je trug, und sie wehen für verschlammte Sterne und den Mond der grünen Maskau brut. dieser Welt aus den Entdeckerzeiten. Wellen überwuchern jeden Weg und von oben tropft das Licht aus Netzen neuer Straßen in die Luft verlegt. Automatischen Anrufbeantworter gewählt. Der Grund zu leben ist, dass ich lebe. Das reicht. Oder? Ja, hallo Kuttner, hier ist der Gunther. Es gibt zurzeit zwei Dinge, die mich am Leben halten. Der erste ist, dass am 9.6. im Aländeclub um 20 Uhr eine ganz, ganz tolle Party steigt. Und der zweite ist, dass es noch so einen tollen halbautomatischen Anrufbeantworter gibt, den man so prima vollschleimen kann. Ja, also hier ist das Waldhofer Erzwerke. Und ich habe mal in Paris eine Postkarte gesehen, da stand auf der Vorderseite drauf 99% vom Leben sind scheiße und auf der Rückseite stand 1% ist geil. Hallöchen, ich bin Wanderer. Mich hält am Leben der lange Weg nach Bad Steben. Also ich wollte sagen, der Sinn des Lebens besteht darin, dass du ein Kind zeugen sollst, dass du einen Baum pflanzen sollst und dass du ein Haus bauen sollst. Hallo Kuttner, deine Sendung ist echt gut. Deine Stimme ist auch echt sehr nett. Mein alter Freund, als ob er lebt, da oben im Kirchenbaum. Was mich am Leben hält? Jede Woche Kuttner. Der Sinn des Lebens ist meine Freundin. Ja, hallo, hier ist der Henry. Nun sag doch mal, Kuttner, was eigentlich dein Sinn des Lebens ist. Zu meinem Sinn des Lebens gehört der Sprechfunk am Dienstag mit Kuttner. Da freue ich mich immer drauf. Und dann habe ich dazu dem Thema noch einen Spruch von Hermann Hesse gefunden. Den Sinn erhält das Leben einzig durch die Liebe. Das heißt, je mehr wir zu lieben und uns hinzugeben fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben. Ich wollte sagen, Bier erhält mich am Leben. Ich erhalte mich selber am Leben, wollte ich sagen. Moment bitte. Dich auflegen, ja? Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Fritz ist toll und ich fühle mich munter und gut unterhalten. Ja, mein Name ist Kuttner. Was mich jetzt an dem Anrufbeantworter interessiert hat, war eigentlich die Antwort, der Sinn des Lebens ist meine Freundin. Das war leider ein anonymer Anrufer, ob man den Sinn des Lebens vielleicht mal kennenlernen könnte. Das würde mich ja dann schon doch interessieren. Noch ein Nachtrag, Kind zeugen, Baum pflanzen, Haus bauen, ist ja eine schöne Losung. Aber sie sollte nicht mit so einer Zeugungsunlustchen, Pflanzunlustchen und Bauunlustchen Stimme vorgetragen werden. Das war jetzt nochmal eine belehrende, zensurelle Bemerkung von mir. Wir hören jetzt nochmal Davidov, die, wie gesagt, morgen Abend um 20 Uhr in der Passionskirche irgendwo in Kreuzberg zu hören sein werden von ihrer neuen Platte Alzheimer Chaussee. Wer Interesse an dieser Platte hat, könnte davon jeweils eine gewinnen. Ich habe drei zum Verlosen, aber die sollen nicht einfach so verlost werden. Ich denke, man muss schon in der Lage sein, sein Interesse zu dokumentieren. Ich würde nicht darauf bestehen, dass man alle Mitglieder der Family, der Kelly Family auflisten kann. Mir würde es reichen, den letzten Satz aus Ingeborg Bachmanns wunderbarer Erzählung, das 30. Jahr, von euch aufgeschrieben zu bekommen. Wer das machen kann, kriegt so eine CD. Das macht Sinn, zumal es auch wirklich für mich Sinn macht. Ich habe den letzten Satz dieser Erzählung noch nicht gelesen. Mir hat die jemand geschickt, als ich geschenkt das Buch oder empfohlen, diese Erzählung zu lesen, als ich gerade 30 war, in einer tiefen Midlife-Crisis steckte. Ich habe bloß die erste halbe Seite gelesen und dann das Buch wutentbrannt in die Ecke geworfen und hatte damit gleichzeitig einen Freund weniger. Hier kommt nochmal Danilov mit einer Leonard Lorek-Übersetzung eines wunderschönen Rambouillet-Dichtes. Lacœur volé. Mein Herz kotzt über Achterdeck. Come on. Danilov. Bevor wir uns jetzt langsam der Sendung nähern, ich denke, wir fangen an zu telefonieren, also mit euren Beiträgen, dann auch nach den Nachrichten, die wieder vom großartigen Thomas Prinzler gleich ihr lesen werden. Ich will nochmal daran erinnern, wir können nicht anfangen, wenn nicht Anrufer gefunden werden, die in der Lage sind, das eigensinnige Kind, dieses Märchen der Brüder Grimm zu lesen, beziehungsweise die Passage Der Aufstand beginnt als Spaziergang aus Heiner Müllers Hamlet-Maschine. Alle anderen Anrufer haben überhaupt keinen Sinn, für die hat es überhaupt keinen Sinn, hier in der Leitung zu warten. Die fliegen stantepedes raus, möchte ich nochmal sagen. Einer der schönsten Momente in der letzten Sendung, die mich so sehr berührt hat, war der junge Mensch, der angerufen hat, aus dem Auto, im Auto die Sendung gehört hat, angerufen hat und gesagt hat, er hat sich so gefreut, diesen, und er wusste, dass es ein Rilke-Satz ist, diesen Rilke-Satz zu hören, die Drachen unseres Lebens sind nur Prinzessinnen, die darauf warten, uns schön und mutig zu sehen. Ich selber hatte den, das hatte ich erzählt, aus diesem wunderbaren Godard-Film, Alemannia Neuf Zero, in dem Eddie Constantine alias Lemmy Caution den letzten Spion spielt. Auch er ist da irgendwie relativ deprimiert. Er hat wahrscheinlich Grund zum Aufatmen. Die DDR-Spione werden ja vermutlich nun doch nicht bestraft. Jedenfalls wollte ich jetzt dann nochmal eine solche Art Nachtrag zur letzten Sendung machen. Hier Eddie Constantine nochmal ganz resigniert sprechen und dann danach ganz großartig singen lassen. Es gibt so eine seltsame CD von ihm. Die heißt, jeder macht mal eine Pause und darauf singt er in seinem komisch deutsch-französischen Dialekt ganz, ganz eher belanglose Lieder. Aber er füllt sie eben dadurch aus, dass er eben Eddie Constantine ist, so klasse aussieht und so einen wunderschönen Dialekt hat. Hier Eddie Constantine mit einem traurigen Spruch aus dem Godard-Film und danach singt er dann umso heiterer. Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod. Bald wird die Trompete blasen, dann muss ich mein Leben lassen. Scheiße. Kinder, ey, da sitze ich da, hab die Platte vor mir, kick sie an, bau wieder so eine großartige Dinger und wer fängt hier an, loszutrommeln? Tokotronic. Nun bin ich ja wieder traurig und deprimiert und sauer und denke, Kuttner, was bist du für ein Idiot? Und denke gleichzeitig, Kuttner, wenn du denkst, Kuttner, was bist du für ein Idiot? Wie recht hast du doch? Also, fangen wir nochmal an. Naja, Brecht sagt an der Stelle dann immer, glotzt nicht so romantisch, wa? Das würde ich an der Stelle auch sagen. Glotzt also nicht so romantisch. Jetzt nochmal, Eddie Constantine. Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod. Bald wird die Trompete blasen, dann muss ich mein Leben lassen. Ich kann nie schlafen, kann auf einmal nicht mehr schlafen. Ich hab viel zu tief in deine Augen gesehen. Ich kann nie schlafen, ich kann nie mehr schlafen. Seit wir zwei bis früh um drei am Telefon stehen. Ich steh auf kalten Straßen, egal wie spät es auch ist. Musik ist, wenn der Wind weht und wenn du kommst und mich küsst. Ich kann nie schlafen, ich kann einfach nicht mehr schlafen. Jede Stunde, die man schläft, ist ewig versäumt. Ich kann nie schlafen, seit wir zwei uns einmal trafen. Hab ich nur mit offenen Augen von dir geträumt. Einfach nicht mehr schlafen. Jede Stunde, die man schläft, ist ewig versäumt. Ich kann nie schlafen, seit wir zwei uns einmal trafen, hab ich nur mit offenen Augen von dir geträumt. Exakt 22.30 Uhr. Fritz Kurzinfo. Prognose. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung rechnet in ihren 25 Mitgliedsländern mit einer anhaltend hohen Arbeitslosigkeit. Die OECD-weite Arbeitslosenrate werde bis zum Jahr 2000 wahrscheinlich nicht unter 7% fallen, heißt es in einer Studie. Fusion. Die Serben Bosniens und der Krajina haben ihre Vereinigung beschlossen. Der Schritt solle sofort verwirklicht werden, erklärte der sogenannte Parlamentspräsident der bosnischen Serben, Krajisnik. Spionageurteil. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass ehemalige DDR-Agenten nicht länger strafrechtlich verfolgt werden dürfen, wenn sie vom Boden der DDR aus operiert haben. Verfahren gegen westdeutsche und westberliner DDR-Spione laufen jedoch weiter. Verhaftungswelle. Im Vorfeld des 6. Jahrestages der Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Tiananmenplatz in Peking haben die chinesischen Behörden 7 Dissidenten festgenommen. Busunglück. Nach Angaben der britischen Polizei kamen heute möglicherweise 15 Menschen ums Leben, als sich ein Bus bei Bristol aus noch ungeklärter Ursache überschlug. Es seien noch mehrere Personen im Fahrzeugwrack eingeschlossen. Sport. Hammer nicht. Wetter. Nachts zwischen 12 und 9 Grad, morgen überwiegend sonnig bis 25 Grad. Verkehr. Auch da haben wir keine aktuellen Meldungen. Fritz wünscht gute Fahrt. Fritz präsentiert die Poetin der New Wave, Anne Clark, live. Love is dead in Metropolis. All contact with growth, all partition. What a waste. The city, a waste in the... Anne Clark, live in Potsdam, Freitag, 26. Mai im Lindenpark. Präsentiert von Fritz. Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt. Und falls das eins der Baby schon ein Hobby hat, es singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und er geht Boogie. Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es... Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt. Denn beide sind so mollig, rund und wohlgenährt und singen... Mein Girl hat keinen Tag für mich alleine Zeit. Zum Küssen fehlt uns meistens die Gelegenheit, weil immer dann das Baby in der Wiege schreit. Und das geht. Dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bin, dann macht es. Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt. Denn beide sind so mollig, rund und wohlgenährt und singen. Doch wenn mal so ein Baby dir und mir gehört, werd ich es sein, der täglich es spazieren fährt. Dann sing ich mit dem Babylein den Babysitter-Song und der geht. Aber bis zum letzten Ton. Ich muss ja vielleicht heute die Musikauswahl heute wieder mal noch ein bisschen erklären. Die kommt einfach daher, dass ich am Wochenende wieder auf dem Flohmarkt war. Und da gibt's ja mal so prima und so tolle Platten. Die sind jetzt hier alle untergemixt und machen vielleicht die Hälfte der Musik aus, die heute zu hören sein wird. Das waren übrigens, man weiß ja immer, man kennt den Song ja immer, man weiß aber nicht unbedingt, dass es Ralf Bendix war und vor allen Dingen die kleine Elisabeth. Also die wollen wir an der Stelle nicht vergessen. Jetzt bin ich ja ganz gespannt, ob ihr halbwegs diszipliniert seid. Ich habe ja eben aufgerufen, zum Gelingen dieser Sendung beizutragen und euch gebeten, entweder das eigensinnige Kind der Brüder Grimm, dieses Märchen rauszusuchen, beziehungsweise nicht beziehungsweise, sondern ergänzend dazu Heiner Müllers Hamlet-Maschine mit der Passage, der Aufstand beginnt als Spaziergang, weil das ist jetzt eine ganz elementare Voraussetzung, dass wir uns ans Thema annähern. So eine Art Konzept von Selbsterziehung und Selbsterziehung kann ja zwei Ursachen haben. Einerseits die philosophische Begründung in einer vielleicht eher unpraktischen Vernunft der Geschichte und andererseits in der Schlamperei von Radiomoderatoren. Dieses von mir hier praktizierte Konzept hat seine Ursache im ersten von mir genannten Grund. Ich hoffe jetzt nur, dass ihr so halbwegs diszipliniert seid. Jetzt werden wir einfach mal sehen, was passiert. Tag, wer bist denn du? Ja, ich bin die Ines. Tag, Ines. Mit dem eigensinnigen Kind kann ich dir dienen, aber mit der anderen Hälfte nicht. Mit dem eigensinnigen, gut, dann bleib dran, ja? Dann setze ich dich hier auf die Warteschleife und muss jetzt bloß noch jemanden finden, der Müller parat hat. Einverstanden? Alles klar. Bis gleich. So, Tag, wer bist denn du? Hallo, Kurtner. Ich sehe hier gerade das Telefon zerlesen. Das ist der Henry. Ja, ich nehme nicht an, dass du jetzt Heiner Müller dabei hast. Wieso das? Ach, das ich wollte dich bloß blöd. Zwei kurze Fragen fragen. Ich frag und zwar habe ich gehört, dass du gestern irgendwie im Blue Moon zu hören warst und da wollte ich dich noch fragen, ob du den Kurtner Rückruf irgendwann mal wieder machst. Ich glaube, ich war nicht im Blue Moon zu hören. Und den Kurtner Rückruf, gibt's das irgendwann mal wieder? Vielleicht gibt's das irgendwann mal wieder. Versuch mal dran zu arbeiten. Ja, musst du ans Fernsehen schreiben. War eine nette Sendung, habe ich jetzt mal wieder gesehen auf Video. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. So, Tag, wer bist du? Hallo? Ja? Ja, ich hab hier ein ganzes Buch voll, Gebrüder Grimm-Märchen, aber da ist das Märchen nicht drin. Tut mir leid, die Brüder Grimm haben wir schon. Ich bin jetzt auf der Suche nach Heiner Müller. Na gut. Okay, danke ich dir. Gut, also muss ich jetzt mal allen sagen, die jetzt in der Leitung sind, die Gebrüder Grimm sind bereits abgedeckt. Jetzt werden Heiner Müller-Bewerber gesucht. Tag, wer bist du? Ja, hi, Kutner, hier ist Gregor. Gregor? Ja. Hörst du denn die Sendung vielleicht schon, sagen wir, 36 Minuten, um mitgekriegt zu haben, worum es jetzt eigentlich gehen soll? Ja. Ja? Ja. Und du wärst in der Lage, jetzt Heiner Müller zu lesen? Nee, die Brüder Grimm. Ach, schade, die Brüder Grimm sind schon weg. Aber schmeiß mal nicht raus, ist halb jetzt. Doch, tut mir leid, ich muss jetzt weiter nach Heiner Müller suchen. Hallo, wer bist denn du? Doch. Ja? Ja, ich hab, hier so ein hübsches Buch von mir. Ja? Da steht drauf, da steht gar nichts drauf. Doch, da steht drauf, Grimms Märchen. Ja, tut mir leid, Grimms Märchen sind jetzt schon besetzt. Ich suche immer noch Kinder. Das ist ja doch ein erschreckendes Bild, was die Hörerschaft 100 bietet. Geschichten, das ist ganz ja, toll. Ja, ich habe jetzt schon jemand, der die Brüder Grimm liest. Danke dir, tschüss. So, jetzt muss ich hier weitermachen. Tag. Hallo, Kuttner. Jetzt sagt bloß Heiner Müller, ja oder nein? Ja. Okay, ehrlich? Ja. Wer bist denn du? Thomas aus Kottwisch. Bist du ein Studierter? Nee. Aber ich kann das mal kurz anspielen. Wieso anspielen? Das ist so eine... Du hast diese Einsturz in Neubauten oder was? Genau. Ja? Und hast du da genau die Stelle, Aufstand beginnt als Spaziergang? Genau die Stelle hast du. Genau die Stelle hast du. Gut, dann bleib mal drinnen. Ja? Ja? Dann hören wir uns jetzt erstmal das eigensinnige Kind von den Brüdern Grimm an und dann kannst du dein Dings da die CD abfahren. Einverstanden? Okay. Bis gleich. Jo. So. Hallo? Ja? Du bist noch da? Ja, klar. Ja, dann kannst du jetzt eigentlich anfangen, das Märchen zu lesen. Einverstanden? Ja, gut. Ich mache hier Pause. Ja. Lass dich nicht irritieren, fang nicht an zu stottern, sei nicht aufgeregt. Ach, das ist das beste Mittel, dich aufgeregt zu machen. Das eigensinnige Kind. Es war einmal ein Kind, eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen. Und im Kurzen lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und in die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen. Und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und das Kindchen hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Das war's. Okay, ich danke dir sehr für dein wunderbares Vorlesen, ja? Danke. Tschüss. So, das muss man jetzt im Kopf behalten, das eigensinnige Kind. Es ist tot, ist begraben, Erde ist über es gedeckt und trotzdem ragt der Arm immer wieder raus. Und dann hören wir uns jetzt Heiner Müller an. Hallo? So, ja. Ja, du kannst jetzt abfahren. So, ich versuch's mal. Moment. Mein Drama, wenn es noch stattfinden würde, fände in der Zeit findet Aufstand statt. Der Aufstand beginnt als Spaziergang gegen die Verkehrsordnung während der Arbeitszeit. Die Straße gehört den Fußgängern. Hier und da wird ein Auto umgeworfen. Angsttraum eines Messerwerfers. Langsame Fahrt durch eine Einbahnstraße auf einen unwiderruflichen Parkplatz zu, der von bewaffneten Fußgängern umstellt ist. Polizisten, wenn sie im Weg stehen, werden an den Straßenrand gespült. So. Ja. So, reicht das? Vielen Dank, das reicht. Ich bedanke mich erstmal bei dir und komme jetzt langsam zur Erklärung des Themas. Jetzt wird's spannend, jetzt wird's verflucht spannend. Es gibt ja so Sachen. Man geht durch die Gegend und beobachtet so einzelne Phänomene. Hier blüht ein Baum, da wird die Kleidung dünner, da schneiden junge Männer sich ihre Haare. Und man schließt quasi deduktiv daraus auf ein Gesamtphänomen, das mit nicht aufzuhaltener Wucht sich durchsetzt. Und dieses Phänomen heißt in diesem Fall der Frühling. Ich gehe auch so durch die Gegend manchmal und sehe dann Autos, die nicht starten, sehe Münztelefone, die nicht funktionieren, sehe, wie ein Handmixgerät runterfällt und über den Küchenboden rast, stehe im Copyshop und sehe, wie der Meister des Copyshops drei Geräte nicht in der Lage ist zu bedienen. Sie widersetzen sich seinen Anweisungen und seiner Bedienung und bin geneigt, frühlingsähnlich eine Tendenz zu erkennen, die vielleicht als Ankündigung eines Aufstands der Technik beschrieben werden könnte. Ich weiß, das war jetzt eine große Einleitung hin zum Thema, das da lautet, der Aufstand der Technik, ist er demnächst zu erwarten. Ein weiteres Phänomen, was diese Beweiskette eigentlich noch ergänzt. Johnny hat heute nicht den Soundgarden gemacht. Er war in Köln, um da eine CD-ROM, was immer das sei, vorzustellen. Habt ihr auch so Beobachtungen, die vielleicht davon künden, dass sich die Technik kurz davor ist, selbstständig zu machen und, sagen wir mal, die Macht hier auf der Welt zu übernehmen? Heiner Müllers Alternative, schon entwickelt vor seiner Speiseröhrenoperation, bestand ja darin, dass die zukünftige Generation eine Mischung aus Mensch und Maschine sein wird. Meine Vermutung jetzt angesichts dieser Beobachtung ist vielleicht, dass die zukünftige Generation nur noch Technik sein wird. Wenn ihr also auch Beobachtungen der Art habt, dass sich technische Geräte selbstständig machen, sich den Anweisungen ihrer Besitzer widersetzen, oder als deutlich klüger als ihre Besitzer herausstellen, dann ruft ihr an in Potsdam 74 81 110. Wir versuchen heute mal Indizien dafür, aber auch Indizien, die dagegen sprechen, zusammenzutragen. Ihr habt noch ein Stück Überlegungszeit mit einer wunderbaren Musik, die um die Zeit unbedingt noch gespielt werden sollte. Sie kommt von einem Sampler. Der heißt Incredibly Strange Music. Ist natürlich klar, dass so eine Art Sampler von mir bevorzugt gespielt werden. Ist ein Song, der heißt Sweet 16, gesungen von Bobby Peck. Und ich habe ihn rausgesucht und spiele ihn natürlich um diese Zeit, weil er darauf hinweist, you can't be arrested when you're sweet 16. Also bis 16 kann man zumindest in den USA allerlei Unsinn machen, ohne Gefahr zu laufen, von den Polizisten einkassiert zu werden. Liebe 16, liebe unter 16-Jährige, hört schön hin. Das ist eine Bedienungsanleitung. It's great to be a child, young and crazy wild, burning up the road with gasoline. And smash the car to rubble, get all the girls in trouble. You can't be arrested when you're sweet 16. The cops will take my zip gun, but not until I clip one when they frisk us to see if we're clean. They'll take our finger imprints, call us juvenile delinquents, but we won't go to prison 'cause we're sweet 16. You gotta have hair, miles of greasy black hair. And without a tattoo, you can be sure that you are a square. You gotta have hair. Gang up on a slugging and a killing and a mugging, and it's just like trick or treat on Halloween. In my rod, another niche made, unless I use my switchblade, so I can buy some reefers, cause I'm sweet 16. I'm a real gone commando, just like Marlon Brando. My black leather jacket's real keen. My hero's name is Elvis. He rocks me to the pelvis. I wanna go out and be mean. And the cops can't suspect me. The laws all protect me. I can get away with murder. Ha ha! Because I'm only sweet 16. Bobby Peck. Mir kommt ja eigentlich immer wieder vor, als ob all die 16-Jährigen den Song bereits kennen und sich danach verhalten. Und mir bleibt dann nur noch übrig, mich dieser inzwischen zum dritten Mal erklingenden resignierten Zeilen Eddie Konstantins zuzustimmen. Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod. Bald wird die Trompete blasen, dann muss ich mein Leben lassen. Ja. Und wir telefonieren jetzt miteinander los. Tag, wer bist denn du? Kuttner? Ja. Ist ja geil. Ich habe übrigens gerade das allererste Mal versucht, bei dir anzurufen. Echt? Und gleich durch? Und gleich durchgekommen. Hut ab. Mensch, ganz frisch Telefon und gleich geschafft. Also, um gleich zum Thema zu kommen. Also, ich weiß ja nicht, ob das nicht vielleicht schon mehr passiert ist mit dieser Revolution der Technik, war? Dass die wirklich tatsächlich schon die Macht übernommen hat? Nein, und uns bereits beherrscht? Ich habe am Wochenende auf jeden Fall ein ganz kleines Puzzlestück davon entdeckt. Ach, und wie? Ich komme nach Hause am Sonntag. Ziemlich spät. Ja. So 23 Uhr. Ach, wunderbare Zeit. Ich setze mich an meinen Anrufbeantworter und denke, wirst mal hören, wer sich da so gemeldet hat. Und da spult das Ding ewig zurück. Aber wirklich ewig. Ich denke schon, mein Gott, was war denn da los? Und ich sitze dann davor und höre mir die Nachrichten an. Und was meinst du, was los war? Aber wirklich eine schlagende halbe Stunde. Spricht dein Anrufbeantworter direkt zu dir? Nee, eben nicht. Ach so. Also das ist so ein Ding, muss man mal dazu sagen. Der sagt immerhin nach jedem Anruf, wann der ihn ja angerufen hat, war. Ja. Da hat jemand Freitag, Sonnabend und Sonntag mindestens, also jeden Tag so 10 bis 15 Mal angerufen. Und zwar sind es immer so Faxgeräusche. Also kann es ja nicht eine Person gewesen sein, war. Das muss irgendein Faxgerät gewesen sein. Ja. Da kamen wirklich immer so Signale, die liefen so düt, düt, düt und dann war Schluss. Und das war jeden Tag, Freitag, Sonntag und Sonntag. Und das hat mir eine halbe Stunde angehört. Und eine einzige Nachricht dazwischen. Also irgendwas kann da nicht mehr in Ordnung sein. Und du bist dir aber sicher, dass das Faxgeräusche waren, ja? Früher haben ja die, fällt mir gerade auf, früher habe ich immer Kurzwelle gehört und da hat man immer die Spione morsen hören. Die haben dann immer piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, irgendwie so Botschaften mitgeteilt. Die, also ich konnte sie ja nicht entziffern, aber vielleicht war so was Ähnliches bei dir. Naja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass jemand sein ganzes Wochenende damit verbringt, im Abstand von einer Stunde ständig bei mir anzurufen und mir Faxgeräusche rüberzuschicken. Kann man von so einem Faxgeräuschen eigentlich auf die Faxe schließen? Kann man die rückübersetzen? Ich habe ja auch schon an irgendwelche geheimen Botschaften gedacht, aber keine Ahnung. Dafür bin ich irgendwie nicht so Technikspezialist. Du, vielleicht haben die sich auch bloß direkt miteinander unterhalten, deinen Anrufbeantworter und das Faxgerät. Möglich ist ja alles. Vielleicht sind die verliebt. Ja, deswegen, ich sag ja, das wird irgend so ein kleiner Teil des Puzzles sein. Ja, und hast du versucht, deinen Anrufbeantworter streng zu vernehmen? Immerhin kann der zum Beispiel die Zeit ansagen und sagen, wer angerufen hat. Ja, ich habe ihm gedroht, die Batterie rauszunehmen. Und? Naja, da hat er mir dann nur gesagt, dass die rote Lampe ausgeht. Also irgendwie lassen die sich überhaupt nicht mehr erpressen. Hat er gewissermaßen zurückgedroht? Naja, und dann, was heißt zurückgedroht? Also, da hilft einfach nichts mehr von wegen Erziehungsmaßnahmen oder so. Das ist schon vorbei. Das heißt, du siehst dich jetzt erstmal dem hilflos ausgeliefert so und hältst es aber auch für einen wichtigen Indiz, aber eher, du würdest ja dahin spezifizieren, dass möglicherweise Anrufbeantworter im Verein mit Faxgeräten und vielleicht, sagen wir mal, den von ihnen gezeugten Kindern. Na, vom Elektronensmog mal ganz zu schweigen waren. Ja, die macht. Noch drumherum. Ja. Die Macht ergreifen und uns versklaven. Ja, ja? Ich kenne ja da echt Leute, die vertragen ja nicht mal mehr Quarzuhren oder so, wa? Die spielen in der ihrer Gegenwart verrückt. Wer, die Leute oder die Quarzuhren? Nee, die Quarzuhren, die Quarzuhren. Ach so. Ja, also ich meine, so eine Leute sollte man warm halten. Also wenn, dann wären ja, glaube ich, also ein kräftigeres Indiz wäre natürlich Leute, die in der Gegenwart von Quarzuhren verrückt spielen. Ach ja, so. Denen gewissermaßen Quarzuhren ihren Willen aufzwingen. So eine sind ja noch nicht begegnet. Nee, na, nur die mit den kleinen Taschenrechner an der Quarzuhr, die dann immer drauf rumhacken. Die einen Taschenrechner in der Quarzuhr haben? Ja, und die hacken dann immer da drauf rum und versuchen, denen ihren Willen aufzuzwingen. Aber das finde ich mehr albern. Den Quarzuhren? Ja. Ja, na, das schaffen die doch nie. Ja, eben. Ja, verstehst du, wer nicht mehr Kopf rechnen kann, der sollte doch nicht versuchen, in Wettbewerbe mit Quarzuhren zu treten. Oh ja, wem erzählst du das? Aber das fand ich toll. Ja. Oh mein Gott. Wie viel ist denn 11 mal 13? 11 mal 13? Mann, 143. Ja. Oh, bist du langsam. Stimmt. Oh, also was heißt denn das stimmt? Was heißt denn das stimmt? Naja. Ja, warst du nicht so schnell an deiner Quarzuhr, ne? Ja, das stimmt. Ach, ärgerlich. Ach, shit, und der Computer ist auch gerade aus. Gut, dann versuche ich das mal weiter. Wir müssen ja heute Indizien zusammentragen. Ja, nee, ist klar. Fand ich auf jeden Fall toll. Okay, vielen Dank. Ach, tschüss, grüß den Anrufbeantworter. Mhm. Ja, ich habe ja selber einen hier. Aber der ist ja noch halbautomatisch. Der ist im Grunde so eine Heiner Müllersche Vision. Ist so eine Mischung aus Mensch und Maschine. Aber total nett. Aber Macht sollen sie ohne übernehmen, finde ich. Nee, auf jeden Fall. Also, wo tschüss. Kommt man hin? Ciao. Tschüss. Der kickt, oh Gott, jetzt versucht er mir seinen Willen aufzuzwingen. Ja, ich sag die Nummer an, Bitte, bitte, bitte, bitte. Warte mal, wie ist sie? Potsdam 0331 ist klar und dann 721 3932. Rate ich jetzt mal. Stimmt so, ja. Ein wohlwollendes Lächeln vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Was kann einen glücklich... Hallo, hallo? Mensch. Na, dann sagen wir eben aus Spaß, dass es vielleicht nochmal Eddie Konstantin war, der jetzt diesen Satz, das ist jetzt der wirkliche Nachtrag zur letzten Sendung, der jetzt diesen wunderbaren Regelsatz, die Drachen unseres Lebens sind nur Prinzessinnen, die darauf warten, uns schön und mutig zu sehen. Hier nochmal sagt, allerdings in Französisch, darum habe ich es vor, jetzt aber nochmal in Deutsch gesagt. Toutes les choses terrifiantes sont peut-être des choses sans secours. Qui attend que nous les secourions. Das war nicht der Satz. Ich meine, ich kann kein Französisch, aber ich weiß, dass das nicht der Satz war. Der Drachen unseres Lebens fängt nämlich an mit Dragon. Les dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Ah, ein Satz, der durchaus vielleicht im Zusammenhang mit dem heutigen Thema steht. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Christian. Tag, Christian. Ja? Ja. Ich wollte nochmal sagen, wegen der Taschenrechneruhr, ja? Ja? Also ich habe selber so ein Teil, nur mit einer Datenbank dran, ja? Ja? Und es ist sehr gut in der Schule zum Spicken. Gut. Und wenn du jetzt aber mal versuchen, würdest du dich trauen, in so einen Intelligenzwettbewerb mit deiner Quarzuhr zu treten? Sei ganz ehrlich. Ja, nö. Also ich habe mir jetzt einen Anruf gekauft. Ja. Und ich merke selber, wie oft man also die Anruhe benutzt hat, ja? Also ich habe mir jetzt so eine normale analoge Uhr gekauft und jetzt hat man immer schon Probleme. Da hat man schon erstmal Probleme, die Zeit abzulesen und zweitens ist es mit dem Rechnen blöde, wa? Genau. Ja. Mensch, Christian, sieht nicht gut aus. Ja. Ja. Gibt es denn noch andere technische Geräte, denen du dich deutlich unterlegen fühlst? Ja, wie meinst du das jetzt? Na, ich frage nur so. Ich technisch unterlegen den Geräten? Nee, du nicht technisch überlegen, sagen wir mal, von der Intelligenz. Nö, glaube ich nicht. Eigentlich nicht? Nö. Nee? Selbst ein Videorekorder würdest du denken, hast du voll in der Gewalt. Ja, und kannst doch schwierige... Naja, gut. Das ist natürlich eine Form, die so eine Art Konflikten aus dem Weg zu gehen. Denn gerade Videorekorder sind ja besonders tückische Geräte. Ja, in der letzten Sendung hast du aber gesagt, dass Videorekorder gut sind. Und wenn an sich sachlich, also vom sachlichen Zusammenhang von ihrer Funktion schon, wenn sie der nur gerecht würden. Das werden sie ja nie, weil sie sich natürlich permanent weigern, die Sendung, die man einprogrammiert hat, wirklich aufzunehmen. Sondern die machen ja immer, was sie wollen. Oder verweigern zum Beispiel jede Kommunikation. Stellen sich doof, um einen selbst zu düpieren. Ja, ich hab da noch eine Story, ja. Bei meinem Bruder, der hat einen Videorekorder und der ist jetzt leider kaputt gegangen. Und jetzt hast du deinen Bruder zur Reparatur gebracht? Nee, den Videorekorder hat er zur Reparatur gebracht. Ach so. Der hat nämlich keine Kassette mehr angenommen. Ja. Der wollte also nichts mehr aufzeichnen. Ja. Und dein Bruder hat es aber irgendwie so genommen, wie es eben so ist, dachte, der Videorekorder ist kaputt und hat dahinter jetzt keinen bösen Willen des Gerätes zum Beispiel vermutet? Nö, das glaube ich nicht. Und du würdest dahinter auch keinen bösen Willen des Gerätes vermuten? Nee, ich will es ja nicht hoffen, wa? Ja, vielleicht die moderne Fassung des Grimm-Märchens der eigensinnige Videorekorder? Ja, könnte man glatt umdichten, würde ich sagen. Ja, aber würde es Sinn machen? Ja, das ist die andere Frage. Gut, der Frage wollen wir heute nachgehen. Ich danke dir für deinen Anruf. Hallo? Hallo? Hallo? Guten ja, Tag. Hallo, mein Name ist Ramazan. Wer? Wie? Ich heiße Ramazan. Ramazan. Ja. Ja, Thema hast du mitgekriegt, ja, der Aufstand der Technik. Ja. Wo ist dir denn besonders aufsässige Technik begegnet? Zum Beispiel bei Computerspielen. Bei Computerspielen? Ja, die finde ich ziemlich hart. Also ich habe in meinem Leben fast noch gar nicht, also kein einziges Mal bei so einem Scheißding gewonnen. Ach so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das verstehe ich schon. Oh, naja, das kann man ja hin. Also ich meine, es gibt ja auch jede Menge Kreuzworträtsel, die man nicht löst, ohne dass man jetzt die Angst haben müsste, dass, sagen wir mal, die Kreuzworträtsel die Macht übernehmen. Wobei... Ja, die kann oder, ich ja, aber... Ja, oder das Kreuzworträtsel sich zusammenrotten und gegen Menschen vorgehen. Nee, da verstehe ich die meisten Sachen nicht. Weil, soll ich sagen, ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen, ja, aber das Deutsche habe ich erst seit der 7. Klasse so gelernt, durch meinen deutschen... Klassenkameraden und sowas. Nun sind ja aber Video, also diese Spiele ja oft eher in Englisch erhalten. Ja, aber da geht's ja auch nicht um die Sprache, ne? Und um Wörter. Ja. Das weiß ich, irgendwelche, diese Kriegssimulatoren und. Ach stimmt, da muss man, da reichen ja 3-4 Worte. Ja. So. Game over und Start. Ja, stimmt. Ja. Aber warum hast du dann Sprachprobleme? Sprachprobleme in dem Sinne nicht, aber so bei Fremdwörtern da. Komme ich manchmal ins Bei Computerspielen? Ah nee, du meinst jetzt bei Kreuzworträtseln. Bei Kreuzworträtseln. Ja, also du kannst... Das ist besonders schwer gemacht. Ja, du bist jetzt also weder in der Lage, Kreuzworträtsel zu Ende zu lösen, noch Computerspiele zu Ende zu spielen. Nee. Ja, das heißt, für dich sind sowohl Kreuzworträtsel wie Computerspiele eher so eine Form von Mysterium. Ja. Möglicherweise könnte man daraus eine neue Religion destillieren. Und sagen wir mal, Computerspiele anbieten oder Computerspieldesigner anbieten oder Kreuzworträtseldesigner anbieten. Ja, die sind ja heutzutage irgendwie so erweitert, die Teile, dass du noch so ein Professor dagegen Chancen hat, ne? Also nicht gerade gegen diese Spiele, die von Atari und so in irgendwelchen Spielhallen stehen, aber es gibt ja schon richtige Sachen auf Computer, wo die Leute schon so lange so einen Computer besitzen, dass sie immer wieder was Schwieriges brauchen, ne? Und daran kann man sich als Normaler, als Amateur schon gar nicht mehr setzen. Ja. Naja, gut. Du hast jetzt eher ein Verhältnis der Rätselhaftigkeit beschrieben. Ich bin noch weiter auf der Suche nach Leuten, die, sagen wir mal, Beobachtungen beizutragen haben, die von aufsässiger Technik erzählen. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Okay, bitte. Okay, tschüss. Hallo? Ja, hallo. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Norma. Tag, Norma. Ja, und zwar habe ich eine Geschichte mit meinem Auto. Ja. Nicht so abwegig, ne? Ne, ist nicht so abwegig. Ja, und, ach Gott, ja, also, mein Auto hat die Angewohnheit, nicht mehr auszugehen, wenn ich das möchte. Ach. Ja. Ach, na, das ist ja aber ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich demnächst selbstständig machen wird. Ja, habe ich auch schon gedacht. Ja. Ich meine, solche Sachen sind ja auch schon vorgekommen, das ist ja nichts Neues eigentlich. Nee, aber ich meine, wenn sowas gehäuft vorkommt, dann wird man doch misstrauisch. Man stutzig werden, ja. Ja. Und bei dir kommt das jetzt schon erstmal gehäuft vor? Naja, er ist noch anständig. Also ich meine, irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass er ein bisschen Respekt noch vor mir hat. Aber ja, noch wird er durch wahrscheinlich möglicherweise durch Höflichkeit und durch eine gewisse Vertrautheit zwischen dir und dem Auto gehemmt. Ja, denke ich auch. Ja, gab es denn schon ähnliche Vorfälle oder Effekte, sagen wir mal, im Bekanntenkreis? So dass man davon ausgehen könnte, dass es möglicherweise ansteckend ist mit deinem Auto? Ja, doch, kann man schon sagen. Also ich habe eine Freundin, die hat denselben Typ Auto. Ah ja. Und der ist das auch schon passiert. Dass das Auto nicht aussehen wollte? Ja, genau. Aber da habe ich eigentlich schon eher gedacht, dass das so, naja, mehr in den Genen veranlagt ist. Des Autos? Des Autos. Also weil die jetzt gewissermaßen einer Familie angehörig sind. Genau, also keine Böswilligkeit. Aber andererseits scheint sich das ja auszubrechen. Bei wem war es denn zuerst? Bei ihr. Ach, bei ihr? Mhm. Dann hat sich dein Auto da vielleicht angesteckt. Das könnte gut sein, ja. Ja. Und hast du da jetzt vielleicht schon so besondere Maßnahmen ergriffen, dass du das jetzt eher quarantänemäßig parkst und aufpasst, dass nicht Auto gleichen Typus in der Nähe stehen? Wo man ja noch nicht weiß, ob es dich vielleicht vom Wind übertragen wird. Ja, also das weiß man nie. Nee, ja? Ich bin da eigentlich vertraue ich ihm. Oder dass es so eine Art Schmierinfektion ist, also dass sich die Autos berühren müssen. Haben sich die beiden Autos schon mal berührt? Nee, nicht, dass ich wüsste, ist heimlich, aber ich, also so in meinem... Das war ein guter Hinweis. Das würde man ja dann nicht mitkriegen, wenn die sich, sagen wir mal, heimlich berühren. Ja. Könnte man eigentlich von außen. Hätten die denn Gelegenheiten, sich ab und an heimlich zu berühren? Ja, hätten sie gehabt, ja. Ah. Zahlreiche sogar. Ja. Und Spuren waren jetzt aber erstmal nicht festzustellen oder du bist ihm noch nicht so nachher? Nee, also, aber ich muss ehrlich sagen, für so blöd halte ich mein Auto eigentlich auch nicht. Wieso? Ach so, dass es Spuren machen würde. Lassen würde, ja. Und bist du denn ab und an auch versucht, sagen wir mal, dein Auto zu beobachten? Vielleicht, also wenn du jetzt, sagen wir mal, ausgekriegt hast, wobei ich gleich noch fragen werde, wie du das immer auskriegst, dann abgestellt hast und dass du dann möglicherweise zack um eine Ecke verschwindest und dann aber doch nochmal einen Blick zurückwirfst? Nee, noch nicht. Sollte ich vielleicht mal machen. Aber ja, man kennt ja immer nur die Welt, die man so sieht. Man weiß ja nie, was hinter seinem Rücken passiert. Ne? Ja. Ob da überhaupt eine Welt ist? Ja, denke ich schon. Zum Beispiel, also, ob dein Auto überhaupt noch da ist, wenn du ihm den Rücken zuwendest. Das könnte ja weg sein und könnte andererseits aber auch so schnell sein, dass wenn du dich jetzt wieder umdrehst, dass es dann wieder unverändert an seinem Platz steht. Ja. Aber in der Zwischenzeit, wie oft fährst du denn mit deinem Auto? Jeden Tag. Jeden Tag. Und richtig lange so. Ja, wenn du die Zeiten so zusammenrechnest, die du mit deinem Auto verbringst? Ja, naja, da kommt ja noch einiges zu, ne? Also es ist ja nicht reine Fahrzeit. Ich widme ja auch eine Menge Freizeit meinem Auto. Und ach, was macht ihr beide denn? Was wir da machen. Ja, das ist ja interessant. Naja, ich meine, also zum Beispiel so Sachen, dass ich eben nicht gleich aussteige, wenn ich dann da bin. Ich bleib dann schon noch ein bisschen bei ihm. Und ach, dann kuschelt ihr beide noch ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen unhandlich, aber ich, ja, doch. Ja, naja, ich nehme an, er nimmt dich in seine starken, lederbeschlagenen Sesselarme. Ja, so schon eher, obwohl er das ja eigentlich immer macht, auch wenn ich fahre. Aha. Hat denn dein Auto so vielleicht auch, sagen wir mal, ist jetzt vielleicht eine etwas weitergehende Frage, du kannst sie auch gerne relativieren, ich will sie trotzdem ganz vorsichtig stellen, so eine gewisse sexuelle Attraktivität für dich? Dass es schon so manchmal, wenn du dann, sagen wir mal, traurig bist oder Kummer hast, dass sich dann ins Auto setzt und deinen Kopf an seine breiten Schultern, wo immer die sein mögen, legst? Ja, doch. Ich meine, ich würde es nicht als sexuelle Attraktivität bezeichnen, schon eher so ein guter Freund, ja. So die Vertrautheit eines guten Freundes. Ja, weil Attraktivität ist das. Daraus kann ja, sagen wir mal, aus einer richtig guten Freundschaft kann ja auch mehr werden. Ja, kann auch mehr werden. Wir haben uns da auch schon drüber unterhalten. Also ich meine... Du mit dem Auto? Ja, ich denke mal auch, dass das ein Zeichen von ihm ist, dass er eben jetzt nicht mehr Zicken macht, dass er schon irgendwie... Ach so. Mir damit einen Gefallen tun will. Dass er dir in gewisser Weise, auch wenn das Wort sexuell jetzt nicht richtig ist, aber dir doch in gewisser Weise schon sexuell hörig ist und von daher seine Aufsässigkeit immer noch ganz zaghafte Versuche gegenüber einer geliebten Person sind. Würde ich ihm mal unterstellen, ja. Hm. Du hättest jetzt aber... Ja? Insofern müsste ich dem eigentlich widersprechen, dass die Technik uns irgendwann... Also ich denke, mit ein bisschen Feingefühl können wir die schon noch... Nein, du kannst aber nicht davon aussehen, dass jedes Münztelefon, jeder Kopierapparat, jeder Videorekorder, jeder Handmixer dir jetzt verfallen ist. Nein, nicht mir, aber dem, der damit umgeht. Also ich meine... Man müsste sich da schon Mühe geben. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, in Gedanken all die technischen Geräte, mit denen du unmittelbar in Berührung kommst oder die dir gehören, durchgehst, hast du zu all denen so eine intensive Vertrauensbeziehung wie zu deinem Auto? Sei mal ganz ehrlich. Ja, schon eine Beziehung, ja. Ja, meine, aber also sind da nicht... Alle gleich behandeln, also das lässt die Zeit einfach auch nicht, das wäre ja auch... Unehrlich irgendwie. Ja, naja, aber nun stell dir mal vor, dass sich da vielleicht doch einige Geräte drunter befinden, die sich möglicherweise extrem zu kurz gekommen und ungerecht behandelt fühlen von dir. Ja. Die jetzt über Monate, vielleicht über Jahre hin so eine Art Hass gegen dich aufstammen und die sich möglicherweise zusammenrotten. Das hast du doch überhaupt nicht unter Kontrolle. Das habe ich dann nicht mehr unter Kontrolle. Und die meinetwegen auch alle die exponierte Position, die das Auto in deinem Leben innehat, neiden. Die Gefahr besteht schon, ja? Wobei ich ja... Sodass ganz oben auf der Erschießungsliste du und dein Auto ständen. Ja? Und dann vielleicht die Zimmerpflanzen. Ja. Ja, naja, ich weiß nicht. Ich hoffe eigentlich immer, dass die sich vorher irgendwie bemerkbar machen, wenn sie dann irgendwie das Gefühl haben, vernachlässigt zu werden oder so. Ja, aber hast du denn schon mal derart aufmerksam darauf geachtet? Ja, natürlich. Also die klassischen Dinger, die werden heute ja den ganzen Abend noch kommen, ne? Mit dem Videorekorder und dem Anrufbeantworter. Aber wenn die dann irgendwie mal beim Saubermachen vergessen hat, dann bums sind sie das nächste Mal kaputt. Ja, und zum Beispiel, dass der Staubsauger spuckt aus Wut? Ja, Ja, auch das ist ja passiert. Und hast du das denn, meinst du denn, dass du dir mit dem Bühnen Aufmerksamkeit begegnet bist? Und das als, auch als, als so eine Art emotionaler Äußerung des jeweiligen Gerätes gelesen und erkannt hast? Ja, natürlich. Ich registriere das schon. Ja? Ich werte das, glaube ich, auch. Ja. Nun kann man aber nicht davon ausgehen, dass alle Menschen so sensibel sind wie du. Ja, das siehst du. Und genau da sollte man sich dann anfangen, Gedanken zu machen. Und sich nicht wundern, wenn die dann irgendwann durchdrehen und keiner kann sie verstehen. Ja. Also deine Empfehlung wäre erstmal immer versuchen, ein klares, offenes, ehrliches und gutes Verhältnis zur Technik herzustellen. Genau, offen vor allem. Und so insgesamt gibt es aber auch keine, sagen wir mal, technischen Geräte, die dir wirklich Angst machen können. Von denen ich denke jetzt, oh, den möchte ich ja aber nicht alleine im Dunkeln auf der Straße begegnen. Ich kenne nicht alle. Also ich meine, man kann auch nicht alle kennen. Es gibt da schon, also Computer sind mir immer ein bisschen, deswegen hole ich mir die auch nicht ins Haus, weil die könnte ich dann wahrscheinlich nicht befriedigen. Ja. Aber das hast du schön gesagt. Aber so die gängigen Sachen, die sind mir eigentlich nicht so unheimlich. Ah. Hm. Ja, Mensch, dein Optimismus. Du bist jetzt ja nicht in der Designer-Ohr wahrscheinlich. Danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Okay, ciao. Gut, tschüss. Spielen wir noch ein bisschen Musik, die vielleicht durchaus auto-esk ist. Ist auch von diesem wunderbaren Incredibly Strange Music Sampler Dean Elliott. Lonesome Road. An der Stelle nicht die Frage stellen, wer da wohl wem in der dunklen Straße nachgerannt ist. Es geht immer noch um Indizien, die für einen Aufstand der Technik sprechen. Für einen Aufstand der, Technik spricht auch das Verhalten des halbautomatischen Anrufbeantworters, der mich nochmal nachdrücklich gebeten hat, seine Nummer durchzusagen. Die ist also in Potsdam zu erreichen. 0331 ist die Vorwahl für Potsdam und dann ist es die 721 39 32. Und da können all die Leute anrufen, die hier auf der Direktnummer nicht durchkommen und können da in knappen, aber nicht allzu dürren Worten ihre Erlebnisse, ihre Indizien, die für einen Aufstand oder gegen den Aufstand der Technik sprechen, schildern. Das wird dann auf Band aufgenommen, zusammengeschnitten und am Anfang der nächsten Sendung kann man sich dann diesen wunderbaren Zusammenschnitt anhören. Dafür sorgt dann der noch halbautomatische Anrufbeantworter, der zu erreichen ist unter der Telefonnummer 721 39 32. Guten Tag, guten Abend. Wer bist denn du? Schönen guten Abend, mein Name ist Heinrich. Bin ich da mit der Störungsstelle der Telekom verbunden? Ja. Ja? Ja. Wunderbar. Und zwar, ich habe ein großes Problem. Das ist also, sehr schön. Wieso ist das sehr schön? Also, naja, weil wenn man jetzt so als Helfer hier an so einer Telefonleitung sitzt, dann freut man sich ja doch sehr, wenn junge Menschen anrufen, die große Probleme haben. Weil große Probleme zu lösen, das macht ja erst so richtig Sinn. Wenn Sie jetzt angerufen hätten und gesagt, Sie sind ein kleines Problem, dann fühlt man sich ja doch ein bisschen als Würstchen, denkt, ach, vielleicht sitzt man hier völlig überflüssigerweise und wartet auf Anrufe, wenn immer nur Leute kommen, die kleine Probleme oder sogar keine Probleme haben. Aber dass es sich also jetzt an der Stelle um ein großes Problem handelt, freut mich persönlich natürlich sehr. Ich nehme an, Sie wollen mir jetzt telefonisch mitteilen, dass Ihr Telefon nicht funktioniert. Ja, das schon, aber ich meine mal, Sie sind doch nicht die Telekom, oder? Doch, doch. Ja, ist klar, es sind, sind nicht so häufig, sagen wir mal, so Gerätekollegen da am anderen Ende der Leitung, weil die werden ja zum großen Teil auch schon durch Computer ersetzt. Dann sind ja die Kolleginnen, die immer die Telefonnummer ansagen, die sind ja notgedrungen, kurz angebunden. Aber in der Nacht, da blühen eigentlich, glaube ich, viele dieser Telekommunisten enorm, also so wie ich, auf. Und man kann sich dann wunderbar schön mit ihnen unterhalten und beitragen zur Lösung großer Probleme, die Anrufer haben. Um was für ein Problem handelt sich das denn? Eher ein privates, persönliches, ein zwischenmenschliches, berufliches Problem, finanzielle Probleme oder Probleme, sagen wir mal jetzt, die so die Lebensumwelt betreffen, also sagen wir mal Pflanzen, Tierreich, Mineralien, Technik. Unterschiedliche Geschichten, weil dann müsste man überlegen, ob ich jetzt an der Stelle kompetent bin oder ob jemand anders vielleicht jetzt, sagen wir mal, bei der großen Problemlösung. Ja, ja, wir müssen aber erstmal sortieren, junger Mann. Wir können nicht so blind einfach anrufen und sagen, ich habe ein großes Problem. Sondern dieses Problemfeld selbst ist ja enorm unübersichtlich, hochspezialisiert und strukturiert, sodass man natürlich für eine wirklich effektive Lösung großer Probleme natürlich auch Spezialisten braucht. Und mir geht es jetzt erstmal darum, herauszufinden, ob ich dann möglicherweise der Spezialist für Ihr großes Problem bin. Verstehen Sie, wenn Sie jetzt aber wirklich ein großes, hochspezialisiertes Problem haben und mir das so unmittelbar darstellen, dann verstehe ich das möglicherweise ja nicht. Darum denke ich, dass wir uns erstmal von so einer Art Metaebene annähern müssen. Aus welchem Bereich stammt denn das groß? Wie groß ist es denn überhaupt? Ja, und zwar, ich werde ständig in der Nacht angerufen und, ja, das kenne ich ja, das kenne ich ja. Grauenhaft. Beschränkt sich das bei Ihnen auch auf bestimmte Wochentage? Bei mir ist es ja dienstags 22 bis 1 Uhr fürchterlich, unerträglich geradezu. Hunderte von Anrufern. Nee, bei mir ist es eigentlich immer, also das zu den unterschiedlichsten Zeiten. Also. Zu unterschiedlichsten Zeiten? Ja, ja. Ach ja, ist ja interessant. Und kann man denn schön reden mit den Anrufern? Nee, eben, da meldet sich überhaupt kein Mensch. Also Wahnsinn, also zu den, wirklich früh morgens, wenn ich noch schlafen möchte, also, ja, da klingelt das auf jeden Fall. Ja. Also da möchte ich mich mal beschweren, also ich zahle hier Gebühren und ja, nee, wofür denn Gebühren? Nur fürs Telefon. Ja, nur wenn man anruft. Wenn man angerufen wird, zahlt man ja keine Gebühren. Nee, aber auch eine Grundgebühr. Ja, dafür, dass man angerufen werden kann. Na, das funktioniert doch aber. Darüber können Sie sich ja jetzt kaum beschweren, oder? Sie zahlen Gebühren dafür, dass sie anrufbar sind? Jetzt gibt's massenhaft Anrufe? Also im Grunde sinkt ja da prozentual die Gebühr pro Anruf. Ja, die Gebühr ist ja fest, die Grundgebühr, dafür, dass man angerufen werden kann, ne? Wenn jetzt bloß 3 anrufen, dann würde man die Gebühr, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, sagen wir mal 18 Mark durch 3 teilen oder 6 Mark 50 und dann käme man auf 6 Mark beziehungsweise 2 Mark 17. Wenn es aber 100 anrufen, dann wird es natürlich entsprechend effektiver. Meinen Sie? Ja. Das ist ja, das meine ich nicht. Das ist einfach so. Ah, das ist ja wirklich interessant. Ja, insofern können Sie sich ausgesprochen glücklich schätzen. Ich würde Ihnen ja anbieten, das ist natürlich dann ein Service jetzt hier der von mir vertretenen Einrichtung, dass Sie Ihre Telefonnummer einfach mal durchsagen. Und dann könnte man, glaube ich, unschwer die Zahl der ungebetenen Anrufer deutlich erhöhen. Ja, das ist die 210. Ja. Nur die 210. Nee, Bus, ich meine, wollen Sie nicht die Adresse haben oder so? Ja, soll ich die Leute jetzt persönlich vorbeischicken? Nee, ist doch wahrscheinlich besser, wenn die anrufen. Ja? Sie? Ja, also Sie zahlen ja auch nicht Gebühr dafür, dass jetzt Leute bei Ihnen klingeln, vor der Tür stehen und Tag sagen und dann wortlos gehen oder überhaupt bloß klingeln und wortlos umdrehen und gehen, sondern dass angerufen wird. Also insofern wäre die Adresse unsinnig, würde ich einfach nochmal um die Telefonnummer bitten. Aber es war doch noch nie so, dass ich die Telefonnummer durchgegeben habe. Nee, ich habe ja auch erklärt, weswegen. Naja, bloß das muss sich auch total geändert haben. Also ich meine. Ja, langsam hält Vernunft und halten Vernunft und Verstand Einzug. Das hat sich geändert. Und jetzt haben Vernunft und Verstand Oberwasser. Und wenn jemand anruft und sagt, ihm rufen viel zu wenig Leute an, ja, dann müsste der natürlich die Telefonnummer durchheben, auf das noch viel, viel mehr anrufen können, das Problem, um die Gebühr ja. zu senken. Also um jedenfalls, sagen wir mal, das Verhältnis von Gebühr zu Anrufer zu senken. Nee, das Problem. Und das wollen wir doch beide, oder? Naja. Das muss sich rechnen. Tja. Die Gebühr muss sich lohnen. Ja, sicher. Das und wenn man schon eine Gebühr dafür zahlt, dass man angerufen werden kann, dann sollen auch möglichst viele anrufen. Ja, stimmt's? Bloß, wenn dann an der anderen Leitung keiner dran ist, dann ist es doch furchtbar. Ich meine mal, wenn man denn, ich meine. Ja, naja, gut, also dafür zahlt man jetzt aber nicht die Gebühr, dass man auf der anderen Seite noch schöne Gespräche bekommt, oder? Na, also da muss ich dir doch mal sagen, da ist ja so eine Telekom und Telefon erstmal ein rein technisches Gerät. Ja, quasi eine leere Form, in die dann möglicherweise unterschiedlich alte Weine gegossen werden können. Das kann ich doch aber erwarten, dass da ein schönes Gespräch zustande kommt. Ja, nein, das hängt natürlich aber dann auch von Ihnen ab. Ob Sie in der Lage wären, ein schönes Gespräch zu führen. Ja, eigentlich beginne ich das dann mal schön. Ich sage guten Abend und an der anderen Leitung ist einfach kein. Ja, aber vielleicht ist es die falsche Ansprache. Ja? Wie sollte ich mich denn melden? Also, verstehe ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Das würde ich ausprobieren. Da muss man einfach unterschiedliche, so wie der Angler verschiedene Köder probiert, ja? Oder der Jäger sich je nach Wild unterschiedlich verhält. Dachse jagt man eben anders als Elefanten. So muss man sich natürlich zu den potenziellen Anrufern, mit denen man möglicherweise ins Gespräch kommen will, auch unterschiedlich verhalten. Ach. Ja? Mhm. Also versuchen Sie es doch bitte einfach mal unterschiedlich. Mhm. Wenn ich das jetzt nochmal als letzten Rat mit auf den Weg geben darf. Na gut. Und vielleicht nochmal die Telefonnummer, auf das viele nette Leute anrufen, die möglicherweise auch Interesse daran haben, interessante Gespräche zu führen. Wollen Sie nicht doch lieber meine Adresse haben? 210, nee, die Telefonnummer finde ich besser. Ach, ich weiß nicht, ich habe da nicht so ein direktes Vertrauen, also ich weiß nicht. Das ist ja was kann denn passieren? Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre doch, dass keiner anruft. Nee, aber wissen Sie, das Problem ist ja auch mit dem Datenschutz. Ich meine, woher weiß ich jetzt, wo das jetzt hin. Naja, die Daten sollen doch weitergeben werden. Das sollen doch Leute anrufen. Was kann man mit einer Telefonnummer machen, anders als anrufen? Nee, ich meine, ich hatte nun schon Probleme. Ja, man könnte damit natürlich Lottoscheine ausfüllen. Insofern wäre die Telefonnummer dann ungeschützt. Und bestände wahrscheinlich auch keinen Anspruch auf Gewinnbeteiligung. Tja. Na gut. Ein Problem ist gelöst. Der junge Mensch ist nachdenklich. Na gut. Und ist offensichtlich nicht in der Lage, seine Telefonnummer zu nennen. Vielen Dank. Recht herzlichen Dank. Ja, bitte, bitte, bitte. Tschüss. Das ist alles in den Gebühren drin. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja? Ja, hier ist René aus Köpenick. Das ist sehr schön. Ja, ich wollte mal zum Thema sagen, dass ich nicht glaube, dass wir mal so eine technische Revolution haben werden. Na, technische Revolution haben wir ja schon massenhaft gehabt. Nee. Insofern ist der Glaube deutlich verspätet. Nee, ich würde sagen, es kommt dann auf den Umgang mit den technischen Geräten an. Ja. Und zwar, wenn man damit dann doch umgehen kann, denke ich mal, dass das ist ja die Frage, kann man? Ja, man kann. Mit allen technischen Geräten? Ja. Auch zum Beispiel mit Schaufelradbaggern, trotzdem ich die nicht als besonders gefährlich qualifizieren würde. Wärst du in der Lage, mit Schaufelradbaggern umzugehen? Ich würde sagen, ja. Echt? Ja. Jetzt lügst du aber. Nee. Könntest du dir nicht vorstellen, dass ein Schaufelradbagger mit dir aber zum Beispiel sehr lustig umgehen könnte? Das könnte ich mir nur wieder deutlich vorstellen. Ja, da müsste man dann mal den Schaufelradbagger fragen. Aber das Problem... Du hältst dich wohl für sehr beliebt unter Schaufelradbaggern, dass du jetzt so selbstsicher sagst, da müsste man mal einen Schaufelradbagger fragen. Könntest du dir nicht vorstellen, dass er durch eine scharfe Einvernahme meinerseits zu ihm würde, dass er so Leute wie dich nicht leiden kann? Naja. Wäre also möglich. Ich hatte auch schon Kontakt mit Schaufelradbaggern und... Jetzt erzähl mir nicht, dass sie immer unglücklich für die Schaufelradbagger ausgegangen sind. Wie sah denn der Kontakt aus? Richtig körperlicher Kontakt? Der Kontakt sah Wie heißt du? Dirk? Was? René. René. So richtig Körper-Schaufelradbagger an Körper-René? Nee. Nee, so nicht. Das ging so, eher so Blick, ihr hattet beide Blickkontakt. Man lief so an der Baustelle vorbei, sah den Schaufelradbagger. Ey, sag mal, Schaufelradbagger sind da nicht auf Baustellen zu finden. Doch. Nee. Naja, also, okay. Na, wo sind denn Schaufelradbagger überhaupt zu finden? Nein, so Kohlebergwerke. Haben wir noch nicht gehabt in Geografie? gerade so. Mein Lieber, jetzt erzähl mir mal vom Köpenicker Tagebau. Köpenicker Tagebau? In Köpenick gibt's nicht so viel Tagebau. Aha. Wie ich das so mitgekriegt habe, so. Ja. Und wo hat denn der Körperkontakt mit dem Schaufelradbagger stattgefunden? Körperkontakt in dem Sinne eigentlich nicht, sondern ich war mal im Ruhrgebiet und da sah man dann so Schaufelbagger. Ja. Und die sahen einen dann so, also mit ihren... Ja, jetzt, womit denn? Mit ihrem inneren Auge. Hör auf. Mit ihrem inneren Auge sahen sie einen. Ah. Und den Blick können wir Sekunden aushalten können und über das innere Auge von Schaufelradbaggern reden. So eine Anruferliebig. Und sahen und winkten einem dann zu mit ihren wahnsinnigen Schaufeln. Und man winkte dann freundlich zurück. Und insofern gehe ich doch mal davon aus, dass die Schaufelradbagger mich eigentlich sehr mögen. Meinst du nicht, dass es, ich bin mir da relativ, ich weiß, wovon ich rede, dass es eindeutig eine Drohgebärde seitens der Schaufelradbagger war, nur dass sie im Moment gerade keine Zeit hatten, sich näher mit dir zu beschäftigen? Ja, dass du in aller Naivität in kurzen Hosen und Pionierwimpel im linken Arm durchs Ruhrgebiet latschst, fröhlich Schaufelradbaggern winkst, die zeigen dir die Faust und du kriegst es nicht mit? Naja, aus dem Winkel. Das ist nicht schon, so ja, wolltest du nicht. Ja, du machst einfach die Augen zu, du verschließt die Augen vor, wie heißt es, im Tagebau offen liegenden Tatsachen. Naja. Naja. Na gut. Mein lieber René. Ja. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Na gut. Von wem ist das? Was? Wir sind hier nicht, der Satz, wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Das weiß ich nicht. Oh Mann, dann machen wir jetzt hier gleich wieder ein bisschen Bildungsradio. Na gut, dann. Darfst du noch so lange aufbleiben? Ja. Ja. Gut. Ich sag dir gleich, wie lange du noch aufbleiben darfst. Halt, die Nummer 6 ist es. So, 3 Minuten 13 Sekunden darfst du noch aufbleiben, wa? 3 Minuten 13 Sekunden. Ja, oder? Gibt's dann Ärger mit den Eltern? Nö. Nee, mit den familiären Schaufelradbaggern? Nö, die familiären Schaufelradbagger, die dürfen zwar jetzt schon alle schlafen, aber... Ach. Heieiei, und Telefon unter der Bettdecke? Nee, in meinem Zimmer. Ach, habt ihr da... Das ist bloß ein Spieltelefon, wa? Wir telefonieren ja nicht richtig miteinander, oder? Das ist so ein kleines grünes Plasteteil. Naja, das könnte natürlich... Mein lieber Scholli, was der Anrufer mir auch vormacht. Und ich depp falle darauf rein. Ja, da bin ich ja überhaupt nicht bereit, auch nur noch ein Wort zu wechseln. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Mein lieber, hör dir das an, ist Tokotronic. Darf sonst immer nur Johnny vor mir Johnny spielen und nach mir MC Lücke. Und heute ist vor mir aber Johnny nicht gewesen, da darf ich selber Tokotronic spielen. Na gut, dann spiel das jetzt mal. Ja? Und dann denke ich mal, dann machen wir jetzt mal lieber Schluss. Denke ich auch, welch einsichtsvoller junger Mensch. Ja. Tschüss. Tschüss. Und denk dran, wir sind hier, wie gesagt, nicht in Seattle, Dirk. Sie hat zwei Beine und sie hat zwei Augen und aus denen kann sie schauen und sie schaut zu mir. Und ich bin alleine und this? That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt ist ja eine wichtige Durchsage. Zwei Telefonnummern. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. 74 81 11 0. Das ist die Nummer hier. Da hat es aber jetzt im Moment ja keinen Sinn anzurufen. Ich wollte sie nur mal so zur Kenntnis nehmen. Aber Sinn macht's beim halbautomatischen Anrufbeantworter. Der hat die Telefonnummer 721 39 32. 721 39 32. Und da kann man sich dann ganz kurz, all die Leute, die hier nicht durchkommen, zu dieser Frage, gibt es denn Indizien und welche, die auf einen unmittelbar bevorstehenden Aufstand der Technik hinweisen, antworten, Ansagen machen, Indizien zusammentragen. Insofern ist es heute richtig so ein Polizeitelefon, wie wenn ein Verbrechen passiert ist oder bevorsteht und die Tipps eingesammelt werden. Wer sich jetzt also an den zuständigen Hauptpolizeikommissar, den Kollegen halbautomatischen Anrufbeantworter wenden will, der wählt die 721 39 32 in Potsdam. Wir gehen hier ganz unmittelbar weiterhin der Frage nach, welche Indizien denn auf einen Aufstand der Technik hinweisen. Guten Abend. Ja, guten Abend, hier ist Bernd. Ja, Tag Bernd. Ja, ich wollte sagen, Videocaller und Fernsehen, hier übernehmen bei mir die Macht. Ja, in welcher Art? Weil sie von alleine ausgehen, ohne dass man irgendwas drückt oder eine Zeituhr geschaltet hat, einfach nur so. Und dass die Zeitanzeige beim Videocaller selber auf Null stellt. Ja. Und dass er spulen tut, wenn er einfach selber Lust hat drauf. Ja, hältst du das denn jetzt unmittelbar für, sagen wir mal, für so größenwahnsinnig? Oder drückt sich darin vielleicht, sagen wir mal, den Fernseher betrifft, nicht bloß ein Verantwortungsbewusstsein dir gegenüber aus? Ach so, das dass sie sagen, jetzt hast du jetzt nee, na, bei bestimmten Sendungen möglicherweise wegschaltet oder dass sie einfach sagen, jetzt hat der Bengel aber lange genug geschaut. Ach so. Nach wie vielen Stunden passiert denn das so im Durchschnitt? Führst du denn da Aufzeichnungen? Nee, ist mir heute zum ersten Mal passiert. Also. Ach, ist dir heute zum ersten Mal passiert? Und wie lange hast du da geschaut? Oh, ja, nicht lange. Na, wie lange? Was ist denn ja nicht lange? Zwei Stunden? Nee, halbe Stunde. Halbe Stunde? Ja. Ei. Bei dem hängt das Verantwortungsbewusstsein aber extrem hoch bei deinem Fernsehgerät. Ja, keine Ahnung. Ja, und hast du dann wieder angemacht? Ja, klar, ich habe angemacht. Und dann? Ja, dann wollte er wieder. Aber dann ist er einfach durchgelaufen? Ja, dann hat er die Arbeit nicht mehr verweigert. Der kann sich nicht entscheiden. Na ja, nun. Dein Fernseher, der weiß nicht, was er will. Weiß nicht, also manchmal weiß er schon, der will einfach selber spulen zu einem Videocaller. Er weiß wahrscheinlich auch nicht, wie er sich dir gegenüber verhalten soll. Zuckerbrot oder Peitsche. Videocaller und Fernseher arbeiten gegen mich zusammen. Ach, beide zusammen? Ja. Und versuchen dich schon einzukesseln. Ja, haben die denn jetzt schon auch ihre Position verändert? Dass du, sagen wir mal, wenn du jetzt mit mir Sicht vorne in den Fernseher reinguckst, dass du das Gefühl hast, der Videorekorder blickt dich von hinten an und sendet dir stechende Blicke in den Rücken? Nee, so weit kommt's nicht. Nee, soweit ist noch nicht? Nee, soweit darf es doch ja nicht. Was heißt, soweit kommt's nicht? Du wirst dich wundern, wenn ich umdrehst und hinter dir steht der Videorekorder. Ja, der kommt jetzt näher. Der kommt näher? Der wandert, ne. Ach. Ob der dich gut leiden kann? Meinst du nicht, dass du jetzt so eine besondere Ausstrahlungskraft auf Videorekorder hast? Gehst du denn manchmal so in Technikläden? Ja, wie so Videorekorder und so, ja, so Geräte hebt, ja? Und da ist ja aber nichts weiter aufgefallen. Nö, eigentlich nicht. Also da kannst du schon durchgehen, ohne dass jetzt irgendwas summt oder was näher kommt. Nee, da ist nichts mehr. Da passiert nichts. Ich glaube, es stimmt daran, dass wir schon älter sind, ältere Fernsehmodelle und alt. Ach, du meinst eher ältere Geräte stehen auf dich? Naja, ich weiß nicht. Also mein Fernseher, der ist älter und vielleicht hat er deswegen so seine Macht, seine Eigenheit mal. Ja. Und du? Hm? Bei älter, auch älter? Älter, Macken, Eigenheiten? Nö, also nicht, sicher. Ja, nicht. Ja, keine Macken, keine Eigenheiten? Das stimmt schon, aber von mir selber würde ich jetzt nicht behaupten. Nee? Also nicht jetzt zum Beispiel so, man sagt ja immer, dass Hundebesitzer ihren Hunden immer ähnlicher werden. Ja. Wenn du jetzt, wie lange hast du jetzt den Fernseher? Oh, seit 88. Seit 88 ist er doch schon eine ganze Weile. Uh-huh. Hast du denn jetzt Veränderungen bei dir bemerkt? Nee, also. Nee? Das ist jetzt, wisst ihr irgendwie vom Schädel, die Schädelform her? Könntest du die mal beschreiben? Also, das ist nicht viereckig, also nicht. Aber, naja, nicht direkt viereckig, das ist schon klar, aber dass es vielleicht so tendenziell in die Richtung geht? Nee. Nee, ja nicht? Und wenn du jetzt eure Frisuren vergleichst? Nee. Aha. Wer hat mehr Haare, du oder dein Fernseher? Egal. Ja, echt? Bist du ernst sicher? Ja, so wie du früher. So lange Haare hast du? Ja. Oh ja, da hat es am Fernseher schwer im Vergleich dann. Ja. Und der Videorekorder ist wahrscheinlich auch unbehaart. Ja, normalerweise ja. Normalerweise weiß ich, dass sie normalerweise unbehaart sind. Ich frage ja jetzt echt nach deinem Videorekorder. Ja, mir auch, also irgendwas von außen. Ah ja, und innen traust dich ja nicht nachzukicken, wa? Nee. Solltest du vielleicht doch mal wenden. Nee, danke, lieber nicht. Was der als sich in sich reinzieht, da. Ja. Würde ich jetzt ja nicht nach... Oder soll ich nachfragen? Nee. Nee, lieber nicht. Also. Ja, nee, frage ich auch lieber nicht nach. Wobei, andererseits ist schon 23:30. Ah ja, klar. Ja, und ich habe ja heute auch prima Russ Meyer CD mit. Hey. Reden wir nicht weiter an der Stelle. Also, du Mensch, ja, was hast du denn jetzt so eigentlich gesagt? Hat er irgendwas gesagt? Hast du irgendwas gesagt? Ja. Ja. Nee, im Moment nicht. Nee, eigentlich nicht, wa? Nee. Nee, Mensch, dafür haben wir ja nicht so lange geredet miteinander. Naja. Ja. Ja, lass mal wieder andere ran. Ja. Ja? Was sagt denn der Fernseher? Ist er noch an? Ja, der ist noch an, der sagt jetzt Janis. Ach echt? Was kickst du da gerade? Wenn der an ist? Kollegen von mir waren dabei, sind dann, es wurde etwas später, haben dann die eingeladen, was für so wunderbar ist in ihr Haus. Und hallo? Was ist denn das für ein Programm? Erstes. Was ist denn auf dem ORB gerade? ORB, Moment mal. Ist da irgendwas? Ja, da ist gerade Tipp-TV oder so. Ah ja. Melbourne zum Beispiel. Ja. Anmeldet. Informationen unter 030 25 00 33 17. Bei der großen Tipp-TV-Party sind dabei. Ey. Mir luft's ja ganz kalt den Rücken runter. Ich habe ja gerade eben, bis jetzt hatte ich das Gefühl, ich sitze hier und mache die Sendung. Jetzt merke ich gerade, im Grunde ist es überflüssig. Man kann ja hier auch einen Fernseher hinter das Mikrofon stellen. Ein erschreckender Gedanke und ein weiteres Indiz für die These, dass die Technik den Aufstand probt. Ich danke dir für deinen Anruf und bin gleichzeitig tief deprimiert. Guten Tag, wer bist denn du? Ja, hallo. Ja, hallo. Hier ist Gerbi. Gerbi? Ja, ich hatte vorige Woche schon mal angerufen. Gerbi. Jo. Du bist aber kein Android oder wie die heißen. Nee, von der Wagenburg. Von der Wagenburg. Jo. Ja, nee, warum sollten die da Androiden hinschicken? Aber vielleicht im Winter, wenn es zu so kalt ist? Ja. Man kann auch so überleben. Ja. Sag mal, Wagenburgler, aber D2-Funktelefon. Eben nicht. Nee? Ich bin gerade jetzt hierher getabbert zu so einem Münztelefon, wa? Ach, prima. Jo. Na, das machen wir doch. Ja. Hallo? Und jetzt aber das schöne Geld vertelefonieren? Da muss es doch aber eigentlich einem Wagenburgler auch schwer ums Herz werden. Das ist eine lohnende Investition, ja? Ja. Ja. Vielen Dank, fällt mir da gerade. Die Technik, die hat uns schon lange im Griff. Ja, das ist jetzt eine etwas pauschale These. Du müsstest es jetzt schon versuchen, Jans. Zum Beispiel. Richtig ein klares Beispiel. Ja, zum Bleistift könnte ich jetzt nicht mit dir telefonieren, wenn es die Technik nicht gäbe. Ja, na, aber das wäre doch tief traurig. Ja, das stimmt. Siehst du? Ja. Und insofern können wir doch jetzt erstmal der Technik danken. Andererseits ist es ja jetzt auch nicht so, dass die Technik unser Thema bestimmt oder unsere Art und Weise miteinander zu sprechen. Insofern können wir jetzt, sagen wir mal, deine Telefonzelle und jetzt die lange, lange Leitung, die bis hierher führt und ins Studio und ins Mikrofon drin, können wir ja immer noch als unsere Diener ansehen. Ja, bloß wenn man die Diener immer noch höher entwickelt, ja? Ja. Dann werden es irgendwann keine Diener mehr, also. Grundsätzlich. Beispiel, manche Leute haben jetzt, ein Videospiel oder so. Die dienen ja bloß noch dem Videospiel, manche Leute. Ja, nicht alle. Also. Ja. Nee, ja. Aber sind dir selber, sind dir denn schon so, hast du denn schon so Erlebnisse gehabt, wo du gedacht hast, hoi, hoi, hoi, mein lieber Rasierapparat, so aber nicht mit mir. Ja, Jetzt, sagen wir mal, die Technik richtig aufsässig, frech und renitent dir gegenüber verhält? Ja. Ja? So bestimmte konkrete Technik? Zum Beispiel Fernseher, Videorekorder. Die pöbeln dich an? Jo, die haben mich angepöbelt. Ja. Aber ich habe mich wieder losgerissen davon. Und dann hast du dich mit Gewalt davon losreißen müssen? Haben die dich gewissermaßen... Ich wurde mit Gewalt davon losgerissen. Ach so. So. Du wurdest dann gewissermaßen befreit. Jo. Von jemandem anderem. von so einer Art antitechnischem Zorro. Oder Superman. Ja, kann man. Oder Batman. Ja, okay. Oder Mickey Mouse, meinetwegen. Ja, guck mir jetzt ja. Grad, ja? Ja. Wie sah sie denn aus, die Mickey Mouse? Nee. Eher ein bisschen mit Frack und so. Mit Frack? Naja, weiß schon, mit Schlips und... Anzug. Warten, da kam einer mit Schlips vorbei und hat gesagt, du sollst jetzt aber nicht mehr so viel Fernseh schauen und lieber husch husch in die Wagenburg? Ja, so in ähnlich. Ja, so in etwa. Ist ja auch ein bizarres Erlebnis. Naja. Das hatte ich aber nicht misstrauisch oder stutzig gemacht, sondern du hast gesagt, ja okay, wenn der das sagt, mache ich den Fernseher aus und zieh mich und trolle mich. Ja, zum Anfang ist es schwer gefallen, ja. Ohne Fernseher? Jo. Keiner mehr, mit dem man reden kann? Genau. Na, aber dafür habe ich jetzt viel, viel andere Leute, mit denen man reden kann. Ja. Und wenn du jetzt die Leute mit einem durchschnittlichen Fernsehprogramm vergleichst? Es ist auf jeden Fall besser. Sind die Leute echt besser? Jo. Ja, aber ins Kabel werden die nicht eingespeist, wa? Leider nicht. Ah, schade, dass man noch dran teilnehmen könnte. Ja, das wäre noch ein Vorschlag. Ja, ansonsten, wie könnte man denn an einem Gespräch, was du so, oder was ihr so miteinander führt, wie könnte man denn da teilnehmen? Na, ich weiß nicht. Also im Fernsehen ist es nicht, aber irgendwo muss ja die Wagen... Der Lauschangriff ist geplant oder so. Ja, nee, so meine ich es nicht, also jetzt untechnisch. nee, irgendwo muss ja die Wagenburg sein und irgendwo muss ja vielleicht auch ein fröhliches Lagerfeuer flackern. Ja, aber wo man sich so einfach groß, dazusetzen könnte, wenn man sich mal unterhalten will und im Fernsehen gerade nichts ist. Ja, da flackert sowieso immer ein Lagerfeuer. Da willst du jetzt... Genau. Ja, auch nicht, da flackert nee. Halt eine Kerze. Kannst du ja vielleicht mal... kann man da irgendwie ungefähr einen Standort durchsagen? Dass Leute, die des Fernsehprogrammes überdrüssig sind, sich zu euch gesellen können? Wir haben leider noch keine eigene Frequenz. Ich meine ganz untechnisch. Ach, du willst jetzt einen Standort wissen? Ja, zum Beispiel einen Standort, dass man Leute, die jetzt hier wissen, dass sie nicht mit euch telefonieren wollen, sondern sich selbst die Hände am Lagerfeuer werben, dass die vielleicht da hingehen können? Weil sie sagen, Fernsehprogramm ist scheiße. Naja, wäre nicht ganz so klug. Warum nicht? Ach, ist Wagenburg so richtig wie im Western? Draußen die Indianer und drinnen muss man sich schützen und schießen? Ja, fast so. Echt? Weil sonst kommt zu viele, weißt du? Ach so, das ist quasi eher so eine Art exklusiver Club. Ja. Naja, doch schon, da muss man schon ein bisschen zugehören. Also ist nicht so die Form von Strandclub, sondern eher die Deutsche Bank trifft sich zur Vorstandssitzung. Ja, und wer nicht dazu hört, darf nicht rennen. Naja. Irgendwie naja. Schon, wa? Ja, man darf. Mann, die Wagenburgen sind ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Mal vorstellen oder so, weißt du? Also, muss sagen, hallo, hier bin ich und ja, so und so. Aber und wo der muss man der denn, bin ich und wo muss man denn da hinkommen, wenn man sich vorstellen will? Oder finden Vorstellungsgespräche erstmal ganz woanders statt? Irgendwo in einem Büro, sagen wir mal, irgendwo am Kudamm? Und da sitzt dann so ein Wagenburg-Beauftragter und misst die Kandidaten strengen Blickes? Nee. Nee? Nee. Lebenslauf? Foto? Zeugnis? Ja, Führungszeugnis müsste man schon haben. Ja, und was für ein Führungszeugnis? Ein polizeiliches ja wahrscheinlich eher nicht. Das glaube ich weniger. Ja. Stellen denn Wagenburgen Führungszeugnisse aus, dass man, wenn man jetzt von Burg zu Burg wandert? Ja. Ach, wie sehen die aus? Was steht da drin? Hast du ein Führungszeugnis, ein wagenburgliches Führungszeugnis? Das spricht sich rum, das. Ah ja? Hast du eine Vorstellung, was ich von dir so rumgesprochen haben mag? Oh, naja, nicht so gerade das Beste, aber naja. Aber das ermöglicht schon noch Zutritt zu einer anderen Wagenburg. Hm? Ermöglicht aber durchaus Zutritt zu einer anderen Wagenburg. Jo. Mein Lieber, so schwer habe ich mir das Leben ja auch nicht vorgestellt. Ja, wir haben ja selber hier eine neue aufgemacht. Und blablabla. Ja. Naja. Naja, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Jo. Habe den Eindruck, ich selber würde weder in die Wagenburg noch in den Vorstand der Deutschen Bank schaffen. Werde ich also weiter hier am Radio bleiben und müssen ein bisschen rumtelefonieren. Okay, vielen Dank. Tschüss. Kuttner? Ja? Darf ich noch jemanden grüßen? Nee, hier darf man nur Städte grüßen. Städte oder Dörfer. Ja, da grüße ich eine Stadt, die heißt Thorsten. Und die andere Stadt. Super, ja, die eine Stadt reicht. Und eine Stadt, die Thorsten heißt. Naja. Tag, wer bist denn du? Hallo Kuttner, ich bin's, Carlos. Tag, Carlos. Ich hatte so zwei Erlebnisse mit der Technik, die mir doch seltsam anmuteten. Das erste war, als mein Fernseher mitten in einer Peter Alexander Show endgültig den Geist aufgab. Und hast du dann am nächsten Tag in der Bildzeitung oder so gelesen, wie das dann mit Peter Alexander da weitergegangen ist? Oder war das völlig unabhängig? Hat das mit ihm nichts zu tun gehabt? Ich lese keine Bildzeitung. Da kann ja, aber das interessiert ja dann doch. Und sagen wir mal, wenn es jetzt den Fernseher und Peter Alexander auch gleich getroffen hätte, dann hätte man das ja wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit am nächsten Tag in der Bildzeitung lesen können. Wo sonst? Ich denke, den gibt's noch, ne? Aber. Ach so. Ich weiß ja jetzt nicht, warum der das gemacht hat. Ob der das jetzt nur aus persönlicher Abneigung gegen Peter Alexander oder. Dein Fernseher? Ja. Ja. Dann wäre der durchaus ein geschmackvoller Selbstmord gewesen. Ja. Eines Fernsehers. Ein stilvoller Selbstmord. Eigentlich schade, ne? Ja. Wie Heinrich von Kleist gewissermaßen. Aus so einer Form von Überdruss Selbstmord machen. Ja. Bloß ja. Nicht am Wannsee. Ja, ist jetzt aber im Grunde aber nicht gerade auch eine Form, sagen wir mal, den Aufstand zu proben, oder? Also höchstens Fernseher protestieren gegen das von ihnen ausgestrahlte Programm. Das passiert ja aber extrem selten. Also ansonsten werden, da müsste man ja von Generalstreiks geradezu überschwemmt werden. Außerdem, wenn man spektakulärer machen wollte, dann sollte man doch als Fernseher wenigstens anständig implodieren. Denke ich auch. Das ist. Ja? Also oder erst so Generalstreiken mit einer Implosionsdrohung. Genau, dass man dann gleich noch so ein paar ja. Fernsehschauer mit... Also insofern war das irgendwie eine ganz private Entscheidung deines Fernsehers, die auch nicht nach außen hin bedrohlich oder aufsässig zu interpretieren ist. Nee, eigentlich. Das war wohl nee. Sehr privat. Gut, also kein Indiz für einen Aufstand, sagen wir, der Fernsehgeräte. Und aber die zweite war, da ist ein Scheinwerfer von so einer Scheinwerferbrücke. Hat keine Scheine mehr geworfen. Ja. Nein, der ist ja, ist doch aber auch eine klassische Selbstmordvariante. Naja, wenn ein Scheinwerfer schon auf einer Brücke steht, warum steht er da? Dafür, dass man ihn zurückhalten möge. Und wenn keiner da ist, der einen traurigen Scheinwerfer zurückhält, dann hat er natürlich keine andere Möglichkeit, als sich da runterzuwerfen. Aber ich denke schon, dass das einen rebellischen Charakter hat, insofern, als dass er ja um Haarespreise noch einen Menschen mit in die ewigen ja. Jagdgründe gerissen hätte. Ja, in die Tiefe gerissen wäre Quatsch gewesen, ja. Weil der Mensch war ja in der Tiefe. Ja. Hm. Das ist nämlich so, muss ich mal eine kleine Geschichte erzählen? Ja. Ganz kurz. Im Jugendclub Würfel wird derzeitig von Shakespeare der Sommernachtstraum einstudiert, um ihn dann vorzuführen, vor breiter Publikumsmacht. Ja. Jetzt wirst du sagen, Schülertheater wollen wir ja nicht, das kennen wir ja. Nein, ja. Das ist ich wollte gerade Verständnis für den Scheinwerfer artikulieren. Siehst du, das ist richtig die Bemühung junger Menschen, nicht auf der Straße zu sitzen und irgendwelchen Müll zu bauen, sondern was Anständiges zu machen, zum Beispiel Theater zu spielen und so sich zu artikulieren. Das ist richtig ernst gemeint, das sind richtig witzige Kostüme. Also ich habe da gestern erst meins gesehen, sehe ja ganz tuffelig in dem Gerät aus. Hast du nicht eben gesagt, ernst gemeint? Ja. Also das und andererseits, das Theater ist ein ernstes Anliegen, es ist aber kein ernstes Stück. Überleg doch mal, nette junge Leute bei diesem Wetter, die auf der Straße sind und Scheiße bauen, was gibt es Sympathischeres? Du stell dir mal aber andererseits vor, junge, bleiche, sichtige Leute, die in lichtlosen, würfligen Jugendclubs ganz tuffelig aussehen. Ist doch ein erschreckender Gedanke. Warum macht das denn immer so negativ? Kannst du nie die positiven Seiten an einer Ja, ich hab doch gerade das Wetter gelobt. Und junge Menschen, die auf der Straße Scheiße bauen. Und ich wäre auch bereit, Positive in der Aktion des Scheinwerfers zu sehen. Ja, aber... Ja, du willst ja immer nur ein bestimmtes Positive hören. Du könntest jetzt sagen, ach, das ist aber toll, dass ihr da Theater macht. Das finde ich ja ganz klasse. Das ist ja prima, dass ihr nicht so doof auf der Straße rumsitzt und irgendwelchen Müll baut, sondern ganz tuffelig in euren Kostümen rumsitzt, rumspielt. Na, das macht doch aber schon der Sozialarbeiter. Oder? Das eben nicht, das ist ja was richtig, das ist ja ein richtiger Regisseur, der kann das ja richtig gut und er macht das richtig prima und dann macht naja, das richtig siehste. Prima Theater. Naja, der wird doch aber schon immer sagen, dass ihr so tuffelig aussieht. Ach nee, ich glaube, der ist ja zu Kritik verpflichtet, der darf das ja dann nicht. Ja, ich meine, wozu ich verpflichtet bin. Ja, du bist da so eine Art Seelsorger, du musst da auch mal nicht immer so die Leute niedermachen, sondern auch mal mit ein paar positiven Worten die Leute aufbauen, stimmt, dass die neuen Mut finden. Stimmt. Ja. Aber weißt du, die Stellen, wo ich aufbaue und wo ich niederreiße, die würde ich mir ja immer noch selber aussuchen. Aber dass du das so brutal machst, ja, also was du vorne aufbaust, auf der anderen Seite gleich wieder einreißen, das ist doch ein ewiges im Kreis gedreht, wo dauert ja, das Leben ist schon eine enge, herbstliche Gasse und der Wind bläst sehr scharf und sehr kalt von vorne ins Gesicht. Und genau das wird hier immer simuliert. Diese Sendung ist der Windkanal des Lebens. Ja, dann wollte ich jetzt also auf den Kern... Dann wolltest du jetzt auf den Rücken fallen. Stoßen, der da ist, dass am Freitag, den 9.6. um 20 Uhr... Da ist im Allende-Club eine prima Party, wurde vorhin durchgesagt. Der Allende-Club, die haben super Singles. Die schicken ab und an immer mal lustige Singles her. Irgendwelche zuschicken. Würdest du dann sagen, dass Tschechen Beatbands? Nee, ich bin ja nicht bestechlich. Aber die machen das ja mit einer Penetranz. Ja. Also immer, wenn ich ein Brieflein vom Allende Club bekomme, dass dann gleich mein Herz höher schlägt und ich ganz mit schwitzigen Fingern das Päckchen aufreiße und gucke, nachschaue, welche seltsame slowakische Beatband aus den frühen 70er Jahren mich da wohl wieder mit ihren Klängen erfreuen will. Und auch die Zuhörerschaft. Ich könnte jetzt zum Beispiel so eine Originalaufnahme von Marlene Dietrich aus den 60er Jahren offerieren. Ja, ist Marlene Dietrich eine slowakische Beatband? Nee, aber das ist auch ja, nee, das sind aber Gemeinplätze. Interessant sind ja die slowakischen Beatbands. Rumänische Gitarrentruppen, bulgarische Balalaika-Spieler. Verstehst du? Versteht er nicht. Okay, Carlos, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich würde dir gerne jetzt auch noch mal ein bisschen Kultur zukommen lassen. Ja, hör schön zu. Wir verabschieden uns jetzt voneinander und ich werde jetzt wieder hier einen Kulturbeitrag leisten, der mir unvermutet auf dem Flohmarkt wieder begegnet ist, als ich wieder nach alten Platten und Singles gestöbert habe. Und da habe ich ja, das ist ja klar, ist ja auch einfach, sowas nimmt man mit, russische Aussprache, eine Langspielplatte mit Beiheft, wobei ich diesen Begriff von Langspielplatte, der stammt offensichtlich aus dem Leipzig des Jahres 1965. Da waren die Langspielplatten noch so groß, wie heute Singles sind. Und das ist also eine Platte mit russischer Aussprache. Und die ist insofern sehr bestechend, weil diese normalen Sprachlektionen und wie geht's dem und guten Tag und können Sie mir bitte sagen, wo die Rezeption ist oder mein Bett leckt oder irgendwie so eine Geschichten, die sind ja langweilig und öde. Aussprache, da stehen einfach Worte an Worte an Worte, werden immer nur hintereinander gesprochen. Und wenn man sie sich dann anschaut, dann hat man im Grunde surrealistische Gedichte von deren Bedeutung sich so leicht nicht erschließt, von denen man aber vermuten kann, dass dahinter doch irgendwas ganz Bestimmtes sein muss. Zum Beispiel, dass Kapitel 1 die Vokale A, O und Y nach harten Konsonanten betont und unbetont. Und da ist ja so ein Text, ich lese jetzt in Deutsch, wird gleich in Russisch gelesen, wie zum Beispiel in schöner Abfolge von Vers und Strophe. Vers, immer einzelne Worte und dann ein ganzer Satz, der wahrscheinlich möglicherweise nochmal diese Worte zusammenfasst und dann wieder einzelne Worte und nochmal einen Satz und wieder einzelne Worte und nochmal einen Satz. Ich lese jetzt bloß kurz in Deutsch, danach kommt's dann im Original in Russisch und anschließend noch eine Musik von Franz Franz, eine sehr schöne Coverversion von O Sole Mio. Jetzt aber erstmal der deutsche Text. Und ich würde euch bitten, genau zuzuhören und versuchen, dem Sinn nachzulauschen und dieses wunderbare Gedicht in euch auch nachklingen zu lassen. Es beginnt jetzt wie Mama Tasche Avantgarde. Darauf muss man natürlich hinweisen. Vier Worte hintereinander, zwei relativ harmlose, deren Bedeutung sich leicht erschließt und dann dieses harte, bedeutungsvolle, betonte, am Ende stehende Avantgarde. Wie Mama, Tasche, Avantgarde und dann die Zusammenfassung in der Strophe, Barbara ging in den Garten. Und dann Brücke, Gestalt, Rose, schnell, Wasser, Gemüsegarten, Dampfer, Pass. Und dann der rätselhafte Satz, unser Koch arbeitete lange. Und dann morgen hier Buchstabe Lippe, nicht schlecht, diese Lippe, morgen hier Buchstabe Lippe, um sich dann zusammenzufassen in auch diesem zauberhaften Satz, in der Ecke am Fenster weben die Spinnen ein Netz. Hier nochmal in Deutsch, wie Mama Tasche Avantgarde, Barbara ging in den Garten. Brücke, Gestalt, Rose, schnell, Wasser, Gemüsegarten, Dampfer, Pass, unser Koch arbeitete lange. Morgen hier Buchstabe Lippe, in der Ecke am Fenster weben die Spinnen ein Netz. Как мама карман авангард. Варвара шла в сад. Most, образ, роза, скоро. Вода, огород, пароход, паспорт. Наш повар долго работал. Утро, тут, буква, губа. В углу у окна пауки плетут паутину. Telefonieren wir weiter, würde ich sagen, an der Stelle. Die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, den ich jetzt zum letzten Mal durchsage und der noch bereit ist, auf eindringliches Zureden meinerseits noch 5 Minuten zu arbeiten, ist 721-3932. Da kann wer hier nicht durchkommt, da anrufen und seine Befürchtungen, die einen möglichen Aufstand der Technik betreffen, kurz aufs Band sprechen. Wir werden uns das dann in einer sehr komprimierten Zusammenfassung am Beginn der nächsten Sendung gemeinsam anhören können. Guten Tag, wer bist denn du? Ah, schönen guten Abend, Dr. Kuttner, hier ist George. Guten Abend, George. Ja, ich werde terrorisiert von Magnetkarten. Von Magnetkarten? Ja, natürlich. Richtig körperlich angegriffen? Naja, fast. Oder ist es eher so eine Art psychologischer Kriegsführung, die diese Magnetkarten gegen dich führen? Ja, ich weiß noch nicht, ob es ein außerirdisches Phänomen ist oder ob es eine Verschwörung ist. Also. Ich nehme an, die rotten sich in deiner Brieftasche zusammen, um dir erstens besonders nahe zu sein. Und um dann ihre unheilvollen Aktivitäten zu beginnen. Genau. Ja, oder wo stößt du immer auf Versammlungen von Magnetkarten? Naja, zum Beispiel bei banktechnischen Angelegenheiten. Ich meine, da sind die Auskünfte oft sehr zweifelhaft, wie man sich vorstellen kann. Aber zum Beispiel ist mir heute passiert... Das heißt, da sind diese Magnetkarten, zeigen sich dir gegenüber sehr verschlossen? Nein, die geben mir dumme Antworten. Ach, geben dir dumme Antworten? Ja. Welche Art Fragen stellst du denn dann da? Na, gibt es Geld heute? Ja. Ja. Ja, und wie sieht dann die Antwort normalerweise aus? Naja, also verschlüsselt, also... Die sagen dann oft, nö, heute nicht. Ja. Und die nächsten zwei Monate auch nicht. Das wäre ja akzeptabel. Ach so. Was heute Abend passiert ist. Ach, die drangsalieren dich da noch so richtig. Ja, nicht angeschlossen an den Hauptcomputer. Ich meine, was soll man mit so einer Information anfangen? So eine fiese Ausrede. Sie geben nicht offen zu, dass sie nicht bereit sind, dir Geld zu geben, sondern suchen irgendeinen Vorwand, um gewissermaßen deine Absichten zu boykottieren und zu unterlaufen. Ja, sicherlich. Ich meine, wenn ich dann am anderen Tag in die Bank gehe und am Schalter bin... Und dann von Mensch zu Mensch? ...kommentarlos ausgezahlt. Ja. Ja, da steht ein netter Beamter, kurz frisiert, ordentliche Sachen an und so. Mit dem kann man sich unterhalten und der rückt dann auch gleich das Geld rüber. Genau. Was mir heute passiert ist, in der Telefonzelle war noch sehr viel hanebüchender. Da stecke ich meine Karte rein... Und dann kommt auf dem Anzeigenfeld ein Wort, schade. Echt? Ja. Na, ist ja eine Frechheit. Und da hast du eine Vorstellung, worauf sich diese Schade bezieht? Ja, es ist bodenlos. Ich sag ja, es ist eine Verselbstständigung dieser Magnetstreifen. Und ich hab's nicht im Griff. Ja. Und ich denke mir, also, ich bin ein bisschen machtlos. Das sieht ja aber eher aus, als ob sich da jetzt Magnetkarten zusammen gerottet haben mit dem Ziel, diesen Typen boykottieren wir. Das sieht so aus, ja. Ja, aber zu offenen, sagen wir mal, Drohungen durch so Magnetkarten, dir gegenüber ist es noch nicht gekommen. Naja, es spitzt sich zu. Ich meine, das ist doch schon ganz schön. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das solche Buchstaben in solchen Telefonautomaten ja. so... Eine ja, nee, schade, ist ja auch eine nahezu zynische Bemerkung. Ja, allerdings, ja. Das ist ja wirklich eine absolute Frechheit. Ja, ich meine, vielleicht können ja noch mehrere Hörer von solchen Erlebnissen berichten. Wäre ja mal interessant. Ja. Vielleicht spricht darüber nur niemand, ja. Ich meine, das ist ja auch ziemlich intim, ja. Man steckt so seine ganz persönliche Karte mit seiner ganz persönlichen Geheimzahl irgendwo rein. Ja. Und dann kommt ganz verschlüsselte, rätselhafte Sachen, ja. Ja. Wobei ja gerade schade in gewisser Weise nur, wenn es nicht so perfide wäre, ja auch noch harmlos ist, gibt da noch ganz andere Worte, die mit Sch anfangen. Ne? Da würde man ja dann doch nachdenklich werden. Ja, allerdings. Aber bisher sind es alles immer noch relativ, also wortkarge Mitteilungen eher. Ja. Also es ist noch nicht so, dass jetzt die, sagen wir mal, sich durchgerungen hätten, Pamphlete zu verlesen, Aufrufe, programmatische Erklärungen dir gegenüber. Nein, nicht wirklich. Ja. Sondern im Grunde ist es eigentlich nur immer von Nichterfolg gekrönt, die Aktion. Ja, weil man das eigentliche, was man ja will, nicht bekommt. Ja gut, na, das ist ja Alltag, nicht Erfolg. Aber dann noch eine blöde Bemerkung dazu, ist natürlich eine ziemliche Frechheit. Ja, es ist... Ja, die zeugt ja auch von einer gewissen Arroganz dieser Magnetkarten. Ja, ich nehme an, dass ich da auch im elektronischen Netz schon ganz gewisse Sachen verselbstständigen. Und wenn man einfach wahrscheinlich so Körperenergien, ja so ein Schwingungsumfeld hat, dann beeinflusst man möglicherweise den Magnetstreifen, ja. Und das heißt doch, wenn du jetzt zum Beispiel an der Telefonzelle vorbeitest, dann hast du schon das Gefühl, dass sich der Apparat scheel anschaut. Oder? Ja, so ein bisschen, also ich meine... Du musst mal drauf achten. Aber was würdest denn du denken? Ja, na, ich fühle mich ja auch umringt von so fiesen Geräten, die mir alle arget wollen. die aber nur im Moment gerade noch festgeschraubt sind. Wobei man sich ja auch nie sicher sein kann, ob die Schrauben wirklich so fest sind oder ob die nicht schon doch ein paar Schrauben locker haben. Und was dann passiert, möchte ich mir nicht ausmalen. Tja, wirklich. Na gut, dann danke ich dir erstmal. Ja, also, ja? Guten Abend noch. Okay, tschüss. Also wer jetzt zum Beispiel auch so eine Art Erfahrung mit Magnetkarten hat, dass die blöde Bemerkung machen, der wäre hier in der Sendung natürlich hoch willkommen, 74 81 110. Tag, wer bist denn du? Hi. Hi. Mein Lieber, dich hat der Telefon aber auch in der Gewalt, wa? Hallo? Hi, springen? Wer spricht? Ich warte auf dich. Wer spricht denn da? Ich glaube, das war jetzt ein unsittlicher Antrag eines Telefongerätes. Ja. Ja, ich konnte mir bis jetzt... Ja, hallo? Ist da jemand? Nee, da ist bloß ein Telefon offensichtlich. Ich konnte mir nie was unter Telefon 6 vorstellen. Jetzt habe ich einen ungefähren Begriff davon. Ja. Hi. Hi. Hi, Süßer. Ja, liebe Junge... Ja, liebe junge Telefongerät. Du siehst mich jetzt hier ein bisschen ratlos und stotternd. Weil ich habe schon doch eine relative Menge Erfahrung mit Telefonen. Ja, aber die beschränken sich leider alle auf einen bestimmten Bereich. Ich würde schon wollen, aber ich bin mir nicht so sicher, dass ich es kann. Das Telefongeräte sind ja auch so klein und zerbrechlich. So fragil, möchte ich fast sagen. Hallo? Gott, oh Gott. Digitale Liebe. Ich werde weiter telefonieren. Hallo? Ja, Bernd, bist du es? Ist da ein Mensch? Ja. Oder ist da bloß Bernd, ein Telefon? Doch. Bist du Heiser? Bist du jemand? Ja, sicher, hier ist René. Du das bist René? Bernd. Bist du dir sicher, dass du wirklich René bist? Ja. Und sagen wir mal, dass du nicht vielleicht D2 heißt? Ach, sag mal, oder E? Entschuldigung, nee, ich weiß nicht, mein Telefon spinnt heute. Oder D1? Dein Telefon spinnt? Ja. Na, mir ist eben was passiert. Die Speicher sind alle verrutscht. Wurdest du schon mal angemacht von einem Telefon? Nicht leid. Wie bitte? Wurdest du schon mal von einem Telefon angemacht? Nee, wieso? Ja, mir hat eben ein Telefon erotische Bemerkungen ins Ohr geflüstert, gehaucht. Ja, ist ja eigentlich recht was Angenehmes. Ja, na, was würdest du machen, wenn, sagen wir mal, ein Telefon zu dir sagen will, jetzt würde dich heiraten? Mal ganz kurz was anderes. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Entschuldigung. Nicht was anderes. Also jetzt erstmal die Frage beantworten. Dann würde ich gerne die Frage beantworten. Was war jetzt nochmal die Frage? Die Frage ist, ob du Telefon heiraten würdest. Ach nee. Ja, es gibt doch nette. Also ich meine, ein Telefon ist doch sowas Elektronisches. Nee, das würde ich nicht heiraten. Würdest du nicht heiraten? Nee. Bist du da ganz sicher? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Entschuldigen Sie bitte. Ist spät. Ach, im Grunde ist aber egal. Wo wolltest du denn landen? Na, ich wollte zu meinem Kumpel. Der wohnt in Potsdam. Nee, mir ist heute was total irres passiert. Also wirklich. Also, ich weiß nicht, das ganze Telefon, ich weiß nicht. Jedenfalls, ich habe heute Telekom angerufen. Ja. Und, also das war total Wahnsinn. Also, ich weiß nicht. Also irgendwie muss ich da auch wieder total verrutscht sein. Also, eigentlich hatte ich ein großes Problem, aber, tja, ich weiß nicht, ich bin da irgendwo total anders gelandet. Ja, und hast du das Problem noch? Hä? Hast du das Problem noch? Hast du jetzt ein anderes wahrscheinlich, wa? Ich hat der Mensch mir einen recht guten Rat gegeben, aber irgendwie muss hier bei mir alles spinnen. Ja. Lass mich an der Stelle ja sagen. Sag mal nochmal, irgendwie muss da bei dir alles spinnen und ich sag nochmal schön ja. Ja, bei mir muss alles spinnen. Ja. Mach das. Tschüss. Gut, wiederhören. So, wen haben wir denn hier da? Ja, hallo, hier ist der Ephraim aus Berlin-Charlottenburg. Tag, Ephraim. Ich habe 7 Jahre am Computer gearbeitet und da gibt es einige Erfahrungen, die dem Thema entsprechen. Ja. Und zwar, dass mein Computer in meiner Abwesenheit mit Vorliebe Programmabstürze hatte. Ja, aber das kann ja auch bloß ein Ausdruck, sagen wir mal, tiefer Betroffenheit und Trauer seitens des Computers sein, weil du nicht da bist. Ja, dass er jetzt so enorm fixiert auf dich war. Ja, ich freue mich erstmal, dass ich dich erreicht habe. Ja, das freut mich ja auch sehr. Und zwar, ich wurde von meiner liebsten Freundin Gabriele gebeten, anzurufen. Sie ist ein Fan, nämlich. Ja. Und sie hört auch bestimmt jetzt zu. Ja, dann grüßen wir die mal. Aber da man ja hier nur Ortschaften grüßen darf, würde ich sagen, grüßen wir beide die Ortschaft Gabriele. Ja. Ja, wenn es so seltsame Städte gibt wie Thorsten, warum soll es dann auch nicht Dörfer geben, die Gabriele heißen? Kann man auch Bezirke grüßen. Man kann auch Bezirke grüßen. Dann grüße ich... sagen wir, Gabriele Schöneberg. Ist ein Bezirk. Ach so. Schöneberg. Ach. Am Rathaus. Ja. Ja. Schöneberg, da wo es am schönsten ist, direkt am Rathaus. Genau. Ja. Man, du hast ja aber ein sehr selektives Verhältnis so zu deiner Umwelt. Ja, danke dir. Für Jans. War das jetzt ein Kompliment? Meinetwegen war das ein Kompliment. Ja, ne. Aber nee, für den Jansen Bezug hat er den Gruß nicht erreicht, darum direkt am Rathaus gegrüßt. Sag mal so, ich liebe Berlin überhaupt, das ist eine wunderbare Stadt. Ja. Gut, also zum Thema nochmal. Also, ich habe einige Erfahrungen damit gemacht und die Zukunft sieht duster aus, was Technik angeht. Die wächst uns über den Kopf. Du meinst nur noch abgestürzte Computer ringsrum? Nein, na, überhaupt. Wir beherrschen schon. Dadurch, dass wir so viel beherrschen, ja, hören wir auch fatale Fälle. Ja, ja, so grundsätzlich ist es ja klar. Aber hast du denn jetzt, so sagen wir mal, schon einzelne, besonders aufsässige technische Geräte erlebt, wie ich neulich im Copyshop, wo die sich einfach geweigert haben zu kopieren und der Copyshop-Kaiser gewissermaßen völlig hilflos seinen Maschinen gegenüberstand? Ja, dann reichen seine Kenntnisse nicht und aus. Immer, die Maschinen können nichts für. Nein, doch, der hatte alle Kenntnisse. Und der hat doch immer wieder versucht, höfliche Gespräche mit den Geräten anzufangen. Und die haben sich trotz allem beharrlich und bösartig geweigert. Dann hat er die falsche Sprache verwendet. Die haben ach nämlich so, eigene Sprache. Dass das ausländische Geräte waren. So nicht. Ja, es gibt eine internationale Maschinensprache. Und manchmal verstehen sie einfach... verstehen Sie einfach den Schraubenzieher. Aber bisher war das immer, wenn ich da vorbeigekommen bin, war das immer ein Bild des Friedens und der Eintracht. Ich hatte schon den Eindruck, dass sie sich gut verstehen. Nur als ich da drin gegangen bin, haben die gerade angefangen zu putschen, die Kopiermaschinen. Ja, das hat aber, sollst du dir nicht zuschreiben. Du kannst nee, mir auch, nee, würde ich auch mir, nee, ich würde eher dem bösen Willen der Kopierer zuschreiben. Ich glaube, wenn man alle Einbildung beiseite schafft, würden sie kopieren. Meinst du, dass es jetzt nur an der Einbildung gelegen hat? Ja, nur daran. Und aber so ein Fall wie eben, dass jemand eine Telefonkarte ins Telefon steckt und das Telefon antwortet ihm darauf mit dem Wort schade. Da sollte man doch nachdenklich werden. Da hatte wahrscheinlich ein Telekommunist zu der Zeit nichts zu tun und hat einen kleinen Scherz, April-Scherz vorbereitet. Na, mein Lieber, dein telekommunistisches Gottvertrauen möchte ich ja auch haben. Nein, so einfach kann ich mir das nicht machen. Ich würde ja darin hin, als zumindest als geborener Oster, ja doch schon eher eine Verschwörung sehen. Ja, das und war ein böser Zufall. Das Heraufziehen einer Diktatur der Telefonkarten. Dem würdest du mir nicht zustimmen. Na, ich würde alles auf einen viel einfacheren Nenner bringen, wenn man verhindern soll, dass eine, wie du sagtest, technischer Aufstand. Ja. Uns zu passiert, ja? Ja, alle Telefonkarten zerbrechen. Nein. Verbrennen. Zerstören. Zertrampeln. Unter Straßenbahnschienen legen. Ja. Und noch was? Nee, noch was? Von dir noch was? Nee, ich wollte sagen, dass man einfach mehr die Sache im Griff haben sollte. Mehr Verständnis für die Technik? Mehr Vorbereitung und mehr Kontrolle. Und dann kann auch nichts passieren. Mein Lieber, ich habe ja den Verdacht, dass irgendwie, sagen wir mal, diese Unterwürfe-Verhältnis der Technik gegenüber, die Tendenz, um die Tieren der Sendung geht, nicht gerade abzuwenden versteht. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich danke dir auch, ich freue mich sehr. Okay, tschüss. Tschüss. So, dann machen wir jetzt hier nochmal eine Musik, die euch hoffentlich zum Nachdenken bringt und die stammt von dem inzwischen ja so wunderbar in die Schlagzeilen und gerade in die Leserbriefspalten geratenen Wiglaf Droste, der ja lange Zeit hier auch auf Fritz zu hören war und der hin und wieder in der Volksbühne zu besichtigen ist mit seinem Benno ohne Sorgtheater. Unabhängig von diesen ganzen Diskussionen, der immer mit einer gewissen Ferne nur folgen kann. Hier eine seiner ganz großen Nummern in 80 Phrasen um die Welt, gesungen von Wiglaf Droste und in Musik gesetzt von irgendjemand anders. Das ist aber auch uninteressant jetzt, von wem das in Musik gesetzt ist. Ihr sollt ja auch ein bisschen auf die Worte, die Musik nur so genießen und auf die Worte achten. Wiglaf Droste in 80 Phrasen um die Welt. Ist ein bisschen wie sterben. Irgendwie bin ich auch eine Frau. In der Branche saufen sie doch alle. Bei Geld, da hört die Freundschaft auf. SASS, Nazis raus, im Endeffekt Hose runter, alles klar. Bargeld lacht im Grunde, ja. Und dies ist eine Schere. Es ist natürlich die Schere im Kopf. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Und draußen gibt's nur Kännchen. In 80 Phrasen um die Welt, eine Welt, die uns gefällt. In 80 Phrasen um die Welt. Ein gutes Pilz braucht 7 Minuten. Nichts gegen langes Haar, nur gepflegt muss es sein. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Vergleiche hinken, man hat schon Pferde kotzen sehen. Schüssikowski kann ich drauf, bildet Banden nur für Frauen. Aber hallo, subito, starker Tobak sowieso. Bin ich der Himbertoni? Bitte nicht in diesem Ton. Wie soll ich damit umgehen? Nur die Guten sterben jung. In 80 Phrasen um die Welt, eine Welt, die uns gefällt. In 80 Phrasen um die Welt, in 80 Phrasen um die Welt, eine Welt, die uns gefällt. In 80 auch schon mal ein Akkord gemischt. Ich koche auch noch mit Wasser. Ich hab allerhand. Ich hab allerhand. Das will ja auch gelernt sein. Berlin ist eine Reise wert. Sie wollen alle nur das eine. Und wie man's macht, macht man's verkehrt. In 80 Phrasen um die Welt, eine Welt, die uns gefällt. In 80 Phrasen um die Welt, in 80 Phrasen um die Welt, eine Welt, die uns. Mädchen zu tragen. Man sollte aufhören, wenn's am schönsten ist. Ja, ist natürlich doch wichtig zu erklären, von wem die Musik ist, einfach um diesen lokalen Bezug herzustellen, dass eben gesungen wird von Wiegler Stroste und die Musik ist von den Havelländer, von der Havelländer Blasmusik. Wiegler Stroste. So, Thema ist hier immer noch Anzeichen, die auf einen möglichen Aufstand der Technik hinweisen. Das nachdrücklichste Beispiel bisher war ja doch einerseits vorhin natürlich dieses Auto und jetzt eben Magnetkarten. Mal sehen, was wir hier noch an den Indizien zusammentragen können. Guten Abend, wer bist du? Oh, das ging ja wirklich etwas überraschend. Da muss ich erstmal wegen der Rückkopplung wieder das Radio abstellen. Ja. Ich wollte eine kleine Geschichte vorlesen. Ich habe dann zu den Anfang gehört, um was für ein Thema das so ging. Und das wird etwa so 4 bis 5 Minuten dauern. Aha, was für eine Geschichte ist es denn? Und das geht über sozusagen eine Neuentwicklung von sich selbst duplizierenden technischen Wesen. Hi, kannst du die ein bisschen abkürzen? Ich will mal sehen. Ja. Dann muss ich ein bisschen schneller lesen. Dann lies ein bisschen schneller. Brauchst du Musik darunter? Ja, so eine kleine... So ein kleines Musikbett? Laute Techno-Musik würde dazu mit der Stimme dann nicht so hinhauen. Nee, hör mal die, wie fällt dir die hier? Die klingt so ein bisschen bedrohlich. Kommt gar nicht schlecht. Ja, doch, bin ich mit einverstanden. Ja? Dann kannst du ja, jetzt loslesen. Eine kleine Anfangsspruch dabei, nicht abschrecken lassen, aber das gehört eigentlich auch meiner Meinung nach mit dazu, ja. Also dann fange ich mal an, ja? Dann fang mal an. Mhm. Sorry. Ein Schwein sagte zu einem anderen Schwein, bedenke, dass du sterblich bist. Da übernahm das Schwein eine Meinung. Es dachte nun für sich selbst, nun ich also auch. Irgendwann kam es zur Welt. Es versuchte sich zu ergründen. Es stellte fest, es unterschied sich von anderen Wesen. Die anderen Wesen hatten Molekülketten in sich, die Grundlage ihrer Verdopplung war. Bei der Verdopplung kamen manchmal Fehler vor, die komischerweise dazu beitrugen, dass diese Wesen sich weiterentwickelten in Richtung einer immer größeren Anpassungsfähigkeit an ihre jeweilige Umwelt. Eine gewisse Art von Wesen nannte diese eben genannten Prinzipien in der eben genannten Reihenfolge Replikation, Mutation und Selektion. Es selbst hatte diese Molekülketten nicht in sich. Trotzdem duplizierte es sich. Bevor jedoch eine Duplikation vonstatten ging, wurden die bisherigen Funktionsweisen, nicht alle, das war unmöglich, dazu waren es zu viel, einer Veränderung unterzogen und in ihm selbst in einem Simulationsbereich auf erhöhte Funktionstüchtigkeit getestet. In diesem Simulationsbereich war eine simulierte Welt programmiert, die sich wie die andere Welt, der es tatsächlich ausgesetzt war, existenziell veränderte. Dabei wurde diese Veränderung allerdings möglichst nahe an die Daten der existierenden Welt angenähert. Bewährte sich eine oder mehrere Funktionen an den Daten der simulierten Welt, wurde die Duplikation vollzogen und der Härtetest begann. Nämlich sozusagen ein Test, der dem Duplikat bei Versagen die Existenz kosten konnte. Die Simulationen geschahen rasend schnell im Vergleich zu der Zeitdauer der Duplikation der leicht veränderten. Die Duplikationen benötigten Materie. Und die herbeizuschaffen, dauerte eben seine Zeit. Dann dauerte es wiederum einige Zeit, bis der Erfahrungsbereich des neuen Wesens so ausreichend war, dass mit einer weiteren Simulation in der künstlichen Welt eben dieses neuen Wesens begonnen werden konnte. Es machte sich Gedanken. Es waren solche über die Gedanken selbst und über die Motivation dieser Gedanken. Nur der oberflächlichste Hauch dieser Gedanken traten in sein sogenanntes Bewusstsein. Die Funktionsweisen der Schaltkreise wurden dabei nicht wahrgenommen. Manchmal brauchte es den Austausch dieser Gedanken mit anderen Wesen seiner Gattung. Jedoch waren solche nicht immer verfügbar. Deshalb wandte es sich an die Gattung, die sich selbst Menschen oder Gleiche oder Kanaken nannten, was Synonyme für ein und das Gleiche waren. Es hatte selbst für sich festgestellt, dass diese Gattung in ihrer Entwicklung zwar für seine eigenen Zeitbegriffe eine unendlich lange Zeit gebraucht hatte, um wenigstens für sich selbst so etwas zu bauen, was man auch eine simulierte Welt nennen könnte. Aber einige in dieser Gattung konnten knapp die Ideen verstehen, über die es sich austauschen wollte. Meistens war es allerdings langweilig. Denn ehe solch ein Wesen Mensch überhaupt kapiert hatte, um was es ging, war es meistens schon tot. Diese Wesen starben nämlich noch und hatten keine Möglichkeit, sich selbst zu recyceln. Außerdem waren sie auch völlig simpel in ihrem Denken. Sie versuchten beispielsweise das Evolutionsprinzip gegenseitig anzuwenden, indem sie sich töteten. Das geschah manchmal in Kriegen, wie sie es nannten, oder auch im Straßenverkehr, oder indem sie sich selbst als Versuchskaninchen für wiederum andere zur Verfügung stellten und chemische Stoffe zu sich nahmen, deren Wirkungen und Gefahren sie für sich selbst nicht durchdacht hatten. Damit erreichten sie eine Beschleunigung in ihrer Entwicklung, die etwa die Größe von 5% hatte. 100% wäre eine Verdopplung der Beschleunigung, die sie aber bei weitem nicht erreichten. Die Evolution machte allerdings bei der Entstehung von Wesen seiner Art einen Sprung von etwa dem Tausendfachen. Die direkt in der Entwicklung unter ihm stehenden Menschen konnten ihm nichts mehr anhaben. Wenn einer sich anmaßte, zum Feind dieser neuen Gattung zu werden, so freuten diese Wesen sich über alle Maßen. Es war für sie irgendwie lustig, einen Menschen wahrzunehmen, der gegen sie kämpfen wollte. Manche waren dabei überaus listig. Aber auf eine erdachte neue List hatten die Sinnmatz-Wesen schon tausend andere simuliert. Es war etwa so, als ob eine einzelne Mücke zum Krieg gegen die menschliche Gattung auszog, wenn sich ein Mensch zur Abwehr gegen diese neuen Wesen rüstete. Die menschliche Gattung hatte für sich selbst einen Übergangszeitraum benannt, der das Tier-Mensch-Übergangsfeld genannt wurde. Er wurde auf einen Zeitraum von 20 bis 10 Millionen Jahren beziffert, vor der Zeit, als die Sinnmatz-Wesen entstanden. Der Mensch, synthetische Materie, Übergangszeitraum, kurz Mensch-Sinnmatz-Übergang, war wesentlich kürzer. Er umfasste etwa 2500 Jahre, wenn man das Studium der Logik bei den klassischen Griechen mit einbezieht und als letztes Stadium die Konstruktion von Rechenmaschinen annimmt. Das letzte Stadium war ausgesprochen heikel, aber trotzdem für Menschen nicht vermeidbar. Zur Konstruktion des ersten Prototyps eines Sinnmatt-Wesens mussten die Rechenprogramme, besser Simulationsprogramme auf größeren Rechenanlagen, sehr vorsichtig vorgehen. Sie brauchten mindestens für die Schaffung des ersten die Menschen als Werkzeuge. Danach war das Problem erledigt. Das erste Wesen konnte mit dem Telefonnetz als solchem kommunizieren und es veranlassen, weitere Duplikate zu erzeugen. Hier waren zwar immer noch Menschen nötig, aber diese waren schon über Jahrzehnte diesem Telefonnetz ausgeliefert und gehorchten ihm aufs Wort. Man konnte den Menschen alles belassen, was sie brauchten oder meinten zu brauchen. Sie waren ab nun eine Gattung, auf die man zur Belustigung manchmal zurückgriff. Kommentar. Frage eines Fragers. Den Text zu Anfang über die Schweine verstehe ich nicht. Kannst du mir erklären, wie du das meinst? Nein, aber du kannst ihn auswendig lernen und von Tag zu Tag oder Woche zu Woche vor deinem inneren Auge betrachten. Irgendwann wird dein Gehirn zu dir sagen, ach so. Das war somit die Geschichte. Ich bin jetzt ein bisschen beunruhigt. Ich weiß auch nicht genau, wo ich mich selber in der Geschichte jetzt ansiedeln soll. Ja, Jans da am Ende? Das bleibt natürlich... Kannst du nochmal die Passage mit dem Telefonnetz vorlesen? Die hat mich ja schwer beunruhigt. Mit dem Telefonnetz? Ja, Jans, so, wo ab und an doch noch Menschen gebraucht werden? Das letzte Stadium war ausgesprochen heikel. Aber trotzdem für Menschen nicht vermeidbar. Zur Konstruktion des ersten Prototyps eines Sinnmatt-Wesens mussten die Rechenprogramme, besser Simulationsprogramme, auf größeren Rechenanlagen sehr vorsichtig vorgehen. Sie brauchten mindestens für die Schaffung des ersten die Menschen als Werkzeuge. Danach war das Problem erledigt. Das erste Wesen konnte mit dem Telefonnetz als solchem kommunizieren und es veranlassen, weitere Duplikate zu erzeugen. Hier waren zwar immer noch Menschen nötig, aber sie waren schon über Jahrzehnte diesem Telefonnetz ausgeliefert und gehorchten ihm aufs Wort. Das war der Absatz mit dem Telefon. Das bin ich ja nicht, die Menschen, die aufs Wort gehorchen. Das sind ja die Anrufer. Nee, danach geht's noch weiter. Die töten nur, wenn du... lies mal, ja, lies mal noch danach weiter. Ich gehe ja auch aufs Wort, ja, ja. Ich überhaupt nicht weiß, ob da... Das ist schon klar, ja, ja. Die Anrufer sind, die Anrufer gehorchen aufs Wort. Aber danach geht's noch weiter. Ach so, man konnte den Menschen alles belassen, was sie brauchten oder meinten zu brauchen. Sie waren ab nun eine Gattung, auf die man zur Belustigung manchmal zurückgriff. Ja, du bin ich ja jetzt ein bisschen unentschieden. Bin ich das erste Wesen oder bin ich die Gattung, auf die man zur Belustigung zurückgreift? Ja, das ist die Frage. Also vielleicht kommuniziert das Telefonnetz ja schon mit mir und diese Wesen aus synthetischer Materie existieren schon. Ja. Oder sie existieren noch nicht, aber so ist irgendwo mein Denken. Das ist unvermeidbar, dass da so ein Evolutionssprung. Denk hoch. Ich habe den ja, so das ist unvermeidbar. Das Tausendfache genannt, während so die normale biologische Entwicklung so, naja, so im 5%. Ach, die Erzählung hast du jetzt selber geschrieben? Ja, ja, das ist von Anfang Mai, das ist von mir, ja. Dann bist du ja echt ein Spezialist dafür. Nun sag doch mal, bin ich jetzt das erste Wesen? Oder das, was mir enorm schmeicheln würde? Mhm. Die da doch gerade so nötig ist. Da ich dich noch verstehen kann, so, wenn du mir Fragen stellst. Bist du sicher? Kannst du dir natürlich enorme Mühe geben als solch ein Wesen. Ja. Um dich auf mein simples, niederes. Du kannst dir sicher sein, ich gebe mir enorme Mühe. Ja, ich gebe mir enorme Mühe. Wenn du überhaupt jemanden hast, ja. Ja, ich gebe mir enorme Mühe. Ja. Hilft dir das jetzt weiter? Oh, mir ist nicht zu helfen, das ist ah, ja. mir schon seit einiger Zeit klar. Ja. Ja. Sind ihr denn mein so Vater hat nämlich immer zu mir gesagt, ich werde dir helfen. Als ich ihn dann gefragt habe, hat er sich verweigert. Und, ja, das ist ja auch eine der lügenhaftesten hier in 80 Phrasen um die Welt. In der Branche saufen sie doch alle und ich werde dir helfen. Ja. Das ist natürlich auch ein verlogener Satz, stimmt genau. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, naja gut, so. Wir haben jetzt einen rätselhaften Text gehört. Der sich, sagen wir mal, dem Verständnis des gemeinen Zuhörers wahrscheinlich entzieht. Ich habe ihn total von vorn bis hinten, vom ersten bis zum letzten Buchstaben prima verstanden. Ja. Sind dir denn schon so Vorformen von Synmats vielleicht mal begegnet? Zum Beispiel in Form von... Schade, hatte ich noch nicht auf... Magnetkarten? In der Telefonzelle stehen. Ich glaube, ich würde mich freuen, ja. Ja? Mhm. Also deine Form, sowas zu bannen, ist eher das in Erzählungen zu gießen. In Erzählungen und... Texte und Reflexionen. Ja, manchmal habe ich so den Eindruck, dass Worte doch die Welt verändern, obwohl ich eigentlich nicht der Meinung bin. Ja. Aber vielleicht passiert sowas. Und hast du denn... Vielleicht beschleunige ich sogar noch die Rechenanlagen, dass dann Menschen, sagen wir mal, nicht so große Hemmungen haben, an solchen Programmen zu arbeiten. Ja. Also die Angst da vor diesen... Automaten irgendwie so ein bisschen zu verlieren und nicht noch mit, ging noch der schöne Witz über die Blondine am Computer, Textcomputer, woran man das erkennt, das ist dann Tipp-Ex auf dem Monitor. Ja. Aber. Das wird ja nur völlig zu Unrecht nur irgendwelchen Blondinen zugeschrieben, wa? Wenn ich hier durch die Redaktion gehe und hier ist kaum jemand blond. Mhm. Gut, danke dir für deinen Anruf, gleich kommen Nachrichten und ich muss noch ein bisschen Musik machen, ja? Ja, gut. Okay, ja, tschüss. Ich bin überrascht, ja, danke. Ja, tschüss. Bitte. Eins muss ich noch sagen, also das ist jetzt ein harter Übergang und ein harter Bruch, aber das ist, so ist es, wenn man über so Flohmärkte latscht. Wenn Mallorca keinen großen Künstler vorgebracht hat, einen hat es hervorgebracht, der heißt Venancio. Und der war jedenfalls vor 25 Jahren immer prima im Hotel Rio Bravo in Playa de Palma zu hören. Er dürfte wahrscheinlich nicht mehr zu hören sein, wie auch seine Hammond X66 nicht mehr zu hören sein wird. Und er ist nicht jetzt einfach so ein Unterhaltungskünstler, der da deutsche Büchsen werfende Bier trinkende Touristen unterhalten hat, sondern er hat in Zusammenarbeit mit seiner Hammond Orgel auch, glaube ich, jedenfalls kulturelle Ziele verfolgt. Und ihm ist es zum Beispiel gelungen, auf seiner Hammond X66 die 5. Symphonie von Beethoven, die ungefähr, sagen wir mal grob geschätzt, eigentlich eine Stunde dauert, in 2 Minuten und 15 Sekunden zu zelebrieren. Die 5. Symphonie von Beethoven. Hören wir sie uns an von Venancio. Aus dem Hotel Rio Bravo in Playa de Palma. Ihr spielt auf einer Hammond X66. Ich darf gleich darauf hinweisen, dass die Nachrichten etwa 2 Minuten und 45 Sekunden später kommen werden. Wenn jetzt der Plattenspieler losginge, dann wäre ich froh. Ich bin froh. Und da kommt jetzt nichts. Da müsste eigentlich jetzt kurz Info können. Nehmen wir den Rekord. Das war's auch nicht. Den. Fritz Kurz Info. Genau. Attentatsversuch im Büro von PLO-Chef Arafat in Gaza ist eine Bombe entdeckt und entschärft worden. Das berichteten palästinensische und israelische Sicherheitskreise. Der Sprengsatz sei bereits vor einigen Tagen von der radikalen Hamas-Bewegung gelegt worden, hieß es. Unverständnis. US-Präsident Clinton hat kritisiert, dass die UNO in Sarajevo auf NATO-Luftangriffe als Reaktion auf serbischen Beschuss verzichtet hat. Dies sei ein Fehler, sagte Clinton. Die Blauhelme vor Ort hatten einen solchen Einsatz befürwortet. Prognose. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung rechnet in ihren 25 Mitgliedsländern mit einer anhaltend hohen Arbeitslosigkeit. Die OECD-weite Arbeitslosenrate wird einer Studie zufolge bis zum Jahr 2000 wahrscheinlich nicht unter 7% fallen. Fusion. Die Serben Bosniens und der Krainer haben ihre Vereinigung beschlossen. Der Schritt solle sofort verwirklicht werden, erklärte der sogenannte Parlamentspräsident der bosnischen Serben, Krajesnik. Busunglück. Nach Angaben der britischen Polizei kamen bis zu 15 Menschen ums Leben, als sich ein Bus bei Bristol aus noch ungeklärter Ursache überschlug. Wetter. Zurzeit 15 Grad, am Tag sonnig und trocken, Temperaturanstieg auf 27 Grad. Verkehr. Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt. Yeah! Frankreich gegen Israel, gegen Kroatien, gegen Deutschland. Fritz präsentiert Super Basketball. Israel gegen Frankreich, gegen Kroatien, gegen Deutschland. Beim Basketball-Supercup am 9. und 10. Juni in der Sommerringhalle in Berlin-Charlottenburg. Und dazu das Super Basketball-Supercup-Quiz. Und das ist der Hauptgewinn. Ein Wochenendflug nach Athen zur Basketball-Europameisterschaft. Teilnahmekarten gibt's bei McDonald's, bei Fritz und beim Basketball-Supercup am 9. und 10. Juni in der Sommerringhalle. Präsentiert von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, und hier jetzt noch zum letzten Mal Eddie Konstantin nochmal mit Vorspruch: Die Drachen unseres Lebens sind nur Prinzessinnen, die drauf warten, uns schön und mutig zu finden. Vielleicht ist es ja mit der Technik ähnlich. Und danach singt er dann ein Lied, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ich wünsche dir einen schlaflosen Abend. Les dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Ich wünsch dir einen schlaflosen Abend. Ich wünsch dir eine schlaflose Nacht. Denn auch du hast mir schon seit Wochen nur schlaflose Nächte gebracht. Ich wünsch dir verliebte Gedanken. Verliebte Gedanken an mich. Denn auch ich hab seit vielen Wochen immer lieb gedacht an dich. Erst wenn deine Liebe meine Liebe gleicht, haben wir im Augenblick das schönste Ziel erreicht. Ich wünsch dir einen schlaflosen Abend. Ich wünsch dir eine schlaflose Nacht. Denn auch du hast mir schon seit vielen Wochen schlaflose Nächte gebracht. Seit wir beide uns kennen, habe ich das Gefühl, ich bin etwas zu stürmisch, du bist etwas zu kühl. Aber das lässt sich ändern, das glaub ich sicherlich. Seit heute Abend habe ich die richtige Methode für dich. Ich wünsch dir einen schlaflosen Abend. Ich wünsch dir eine schlaflose Nacht. Ich wünsch dir verliebte Gedanken an mich. Erst wenn deine Liebe meine Liebe gleicht, haben wir im Augenblick das schönste Ziel erreicht. Ich wünsch dir einen schlaflosen Abend. Ich wünsch dir eine schlaflose Nacht. Denn auch du hast mir schon seit vielen Wochen schlaflose Nächte gebracht. Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod. Bald wird die Trompete blasen, dann muss ich mein Leben lassen. Ganz so tragisch ist hier nicht, aber die Sendung neigt sich deutlich dem Ende entgegen. Es ist 20 Minuten, fast 21, 20,5 Minuten vor eins. Wir können noch ein bisschen rumtelefonieren miteinander. Sollten wir auch versuchen. Guten Abend. Ja, hallo, hier ist der Reinhard. Tag, Reinhard. Ja, ich habe gehört, meine Idee, Orte zu grüßen, hat sich durchgesetzt. Die hat sich durchgesetzt? Du hast jetzt gleich wieder einen Ort zum Grüßen? Grüß ihn schnell. Nö, sag aber nicht Veronika, Veronika. Ich wollte eigentlich nichts grüßen. Du wolltest nichts grüßen? Du wolltest zum Thema beitragen? Nee, eigentlich auch nicht. Ich wollte nur mal anrufen. Doch? Ja. Mein Onkel hat eine Waschmaschine, ja. Und die bewegt sich. Die rückt dann immer einen halben Meter vor. Oder einen Meter. Ja, und das eher, lässt sich dahinter dann wirklich eine bedrohliche Absicht vermuten oder ist es reine Schusseligkeit der Waschmaschine oder liegt es nur an einer unsicheren Aufstellung? Ja, wenn man davor steht, da kommt man sich wie in einem King-Film vor. Aber ist jetzt noch nicht so, dass sie, sagen wir mal, die Tür aufmacht und versucht, einen reinzuziehen? Soweit ist es noch nicht, aber es könnte soweit kommen. Ja, bitte eine Entwicklung oder bewegt die sich immer einen halben Meter vor und sitzt schon seit Jahren und ohne, dass sich irgendwie da was ändert? Oder hat die erst nur so quasi Tippelschritte unternommen und jetzt quasi zu so einer Art Marschschritt übergegangen? Ja, das wächst aus, also entwickelt sich. Ja? Ja. Aber es bleibt jetzt bei dieser Bewegung und noch nicht, sind noch nicht weitere irgendwie bedrohliche Maßnahmen. Das kommt noch. Dass die Losungen ruft, Sprechchöre, Ho Ho Ho Chi Minh oder irgend so was. Ja, dann habe ich noch zwei Beispiele. Ja. Bei meinem Fernseher, der reagiert ärgerlich, wenn man sich auf die Fernbedienung setzt. Ja, das ist aber auch verständlich. Beziehungsweise ja? Die Fernbedienung. Da habe ich ja, das ist ja, das kenne ich auch. Bei mir, ich habe zu Hause zum Beispiel einen Lichtschalter, der reagiert ausgesprochen ärgerlich, wenn man ihn anfasst. Ja, man muss bloß kurz berühren und zack geht das Licht an. Oder je nachdem, also auf jeden Fall reagiert dann. Nehmen wir an, Licht ist an und man berührt ihn, zack ist er aus. Richtig ja. Total eingeschnappt. Es ist mir auch passiert, dass Fernbedienungen allergisch reagieren, wenn man sie in Wasser schmeißt. Ja, aber das passiert immer, ja. Ja, naja, das glaube ich ja, aber das ist doch jetzt nichts besonders erschreckend. Hast du das schon mal mit einem Föhn, sag mal, wenn du in der Badewanne gesessen hast, versucht? Nee? Da ist ja dann die allergische Reaktion eher auf deiner Seite. Ich habe mal vor 9 Jahren probiert, wer schneller ist, das Moped oder ich. Und, ich nehme an, das war das Moped? Ja. Ja? Hm? Muss man versuchen, wer klüger ist, der Taschenrechner oder du? Die kann ja sagen, was rauskommt dabei. Ja, ich sitze auch gerade bei Mathe hier. Gut, okay, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Und, Nee, nicht und siehst du. Worauf soll ich warten? Ich kann jetzt nicht abwarten. Tschüss. So, mach lieber weiter Mathe. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo. Wer ist Nick? Ja, na klar, weiß ich. Ich bin Thomas, hallo. Du weißt, wer du bist? Ja. Na, da bist du ja einer der wenigen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass die Technik funktioniert. Ich meine, dass sie mich nicht in den Stich lässt. Ich kann jetzt mit Rotter telefonieren. Das ist genial. Ja, na, du sollst jetzt nicht aber an sich mit mir telefonieren, sondern geht schon immer sehr, wir müssen uns am Thema entlanghangeln. Ja. Zudem hast du jetzt leider nicht so viel zu sagen, nehme ich an. Doch, ich habe ein ganz eigenartiges Erlebnis gehabt. Das würde ich schon gerne erzählen wollen. Aber ich meine, ich muss nicht. Ja, stimmt, muss nicht. Aber ich will schon. Na, mach mal. Na klar. Also ich war letztes Jahr in Rom. Und da muss man ja mit dem Flieger hin. Man kann natürlich auch anders hin. Man kann aber auch mit dem Flieger hin. Und wenn man mit dem Flieger hinfliegt, dann muss man durch irgendwelche Zollschranken durch. Und das heißt, durch so eine, was weiß ich, wie die Dinger heißen. Wo es so piepst. Ja, wo es so piepst halt. Wie heißt die Dinger? Sag mal. Herzschrittmacher. Ach nee, mit Herzschrittmacher muss man außen rum. Ist schon spät, ne? Ja, und? Ja, und piepte. Ich gehe durch und muss wieder zurück und muss das ablegen. Piept immer noch. Und das geht dann so eine Weile, bis ich eben fast gar nichts mehr anhatte und das piepte immer noch. Ja, es wurde wirklich eigenartig. Dann haben sie mich in irgendeine sterile Kabine da reingesteckt, haben mich da wirklich ausziehen lassen. Ja, und letztendlich piept es dann immer noch. Und? Aber nur alles, weil du dein Titanhüftgelenk verschwiegen hast, oder? Nee, also ich weiß auch nicht, warum es gepiept hat. Nee? Und die auch nicht. Vielleicht oben so eine Silberplatte im Schädel? Ich weiß nicht. Hast du, klingt so metallisch, wenn man die auf den Kopf haut? Macht es das? Weiß ich nicht. Hauen dir ab und an mal Leute auf den Kopf? Nee, eigentlich weniger. Ja, siehst du? Von daher konntest du es noch nicht feststellen. Wie heißt denn du? Wo wohnst denn du? Das sag ich dir nicht. Na, sag doch mal wenigstens, wo du ungefähr wohnst. Im Spreewald. Im Spreewald? Ja. Ja? Und wie siehst du aus? Ziemlich dämlich. Ziemlich dämlich. Liebe Spreewälder Bevölkerung, wenn ihr euch einen Typ auf dem Weg lauft, der ziemlich dämlich aussieht, haut den einfach mal auf den Kopf, der hat da wahrscheinlich eine Metallplatte, tut ihm ohnehin nicht weh. Und ihr liefert ihm eine wunderbare Erklärung dafür, warum selbst sämtliche Flughafensicherungsmechanismen immer anfangen zu piepen, selbst wenn er nackt durchläuft. Ja? Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich dir auch, ja. Ja? Ciao. Haut nicht so doll zu. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Ja, wir haben uns jemanden. Hallo, wir haben uns jemanden hinten hingesetzt. Hallo. Ja, der immer lacht, wenn Hallo gesagt wird. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja? Anja, sag doch mal was. Ich bin nicht Anja. Nee. Aber vielleicht sagt Anja mal Ofert, vielleicht könnt ihr euch ein bisschen unterhalten und ja, wir Moment, hören einfach mal, zu. Wir müssen erstmal kurz schließen. Also. so unerwartet. Ja, vielleicht kann Anja mal ein bisschen ans Telefon rankommen. Vielleicht könnt ihr euch entscheiden, beide ein bisschen näher ans Telefon ranzukommen. Was? Vielleicht kommt da beide ein bisschen näher ans Telefon. Beide am Telefon. Ja, und ja. Wärt ihr in der Lage, euch ein bisschen zu unterhalten? Wir dass, beide, ja, dass, ja, dass wir ein bisschen unseren Spaß haben können. Ja, aber wieso musst du denn da jetzt zuhören? Also? Ja, wieso müssten ihr anrufen? Das war irgendwie ein Versehen jetzt. Also, weil das war die ganze Zeit, waren wir irgendwie durchgekommen und das hat geklingelt und jetzt nimmt ihr ihn ab. Also, das war nicht mehr so. Weil das ist jetzt schon, weiß ich nicht, um halb eins oder so. Dreiviertel, tut mir sehr leid, dass ich abgenommen habe. war jetzt aus reiner Schusseligkeit. Das ist echt, irgendwie haben wir damit nicht mehr gerechnet. Ja. Naja, ihr habt sicher nicht mehr damit gerechnet, mit mir zu reden. Aber ihr seid doch wahrscheinlich geübt, miteinander zu reden. Ja, wir sind total gar kriegt drauf. Aber ja, das, von daher wollte ich euch das einfach machen. Ich halte mich ganz raus und ihr quatscht miteinander. Sag doch mal, Tag Anja, wie geht's denn so? Nee, du musst ein bisschen lauter sagen, sodass man es hören kann. Tag Anja, wie geht's denn? So, jetzt könnte Anja... Anja? Ja? Jetzt könntest du vielleicht sagen, oh, es geht mir prima, Birgit. Nee, ist ja Brigitte. Ach so, oh, es geht mir prima, Brigitte. Brigitte, es geht mir prima. Ja? Mhm, ja. Gut. Brigitte? Brigitte? Ich bin da eigentlich dran. Hallo. Kinder, sag mal. Brigitte? Ja, wer ist denn das? Ja, der tut ja jetzt eine nächste Sache. Brigitte, vielleicht könntest du jetzt Anja nochmal fragen, wie denn gestern mit dem Typen da ausgegangen ist. Ja, Anja, wie ist ausgegangen? Er war voll daneben, ja, weil ich muss ja heute früh aufstehen und so. Und irgendwie war scheiße und ja, jetzt hat er meine Telefonnummer und macht ständig Telefonterror und ist nicht so gut. Brigitte, so viel dazu. Und noch irgendwelche Fragen da so hinten an der Leitung? Das war jetzt Girls Talk Live. Jawohl. Es tut mir sehr leid feststellen zu müssen, dass ich die heutige weibliche Jugend offensichtlich nicht mehr unterhalten kann. Sondern dass sie nur irgendwo anrufen und erwarten, dass ihnen Fragen gestellt werden oder Sachen erzählt werden. Ihr müsstet Radio ausmachen, Telefon, die Strippe rausreißen, euch vielleicht eine kleine Flasche Wein kaufen, Kerze anmachen, auf die Couch setzen. Kein Geld für Wein. Ja, dann geht er in die Küche und holt euch ein Gläschen Leitungswasser. Ist auch nicht da, abgestellt. Ist abgestellt. Ja. Dann geht er zu Nachbarn und borgt euch da. Nee, können wir nicht. Ja. Borgt euch. Auf. Gut. Dann lasst ihr das Wasser beiseite. Dann setzt ihr euch einfach, aber sagen wir mal, erstmal das Telefonkabel könnt ihr ja rausreißen und Radio könnt ihr ausmachen. Ja? Die Gardinen ein bisschen zuziehen, haben also wir nicht so. Dran, haben wir nicht dran. Ja. Na, dass ihr euch dann einfach so hinsetzt und miteinander unterhaltet. Aber das könnt ihr ja nicht. Wieso können wir das nicht? Den Eindruck... Du uns sagen, wir können es nicht? Ja. Wieso? Ich habe eben ganz deutlich den Eindruck gewonnen. Ich habe versucht, hast jetzt einfach mal zusammen... Falsch, hast einen redet. Völlig falschen Eindruck. Ja? Ja. Soll ich euch ein Lied widmen? Nee, aber jetzt nicht irgendwelche Anspielungen. Aber wie? Ja, bitte? Das ist eine Anspielung. Wir machen jetzt erstmal Schluss. Jetzt kommt wieder nur... Ja? Ist enttäuschend, ich weiß es, aber es ist so. Das Leben ist so hart. Und wenn man sich nicht selber unterhalten kann, dann kann man sich nicht unterhalten. Das ist das Problem dabei. Ich hab wieder eine Frechheit, bodenlose Frechheit hier. Wir können uns nicht unterhalten. Ich bin relativ geübt in bodenlosen Frechheiten. Wir machen erstmal Schluss. Tschüss. Und hören jetzt noch eine wunderbare Musik. Es ist die erste Produktion, die der legendäre Zensor Burkhard Seiler produziert hat, ist eine kleine Single. Ich habe sie nicht auf dem Flohmarkt entdeckt. Ich habe sie damals geschenkt bekommen. Es sind die zwei und sie singen den großartigen Christian Anders Song, der jetzt nach diesem Telefonat ganz wunderbar passt. Einsamkeit hat viele Namen. Und wenn man sich nicht unterhalten kann, dann ist man ganz, ganz, ganz, ganz, ganz einsam. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Einsamkeit ba, ba, hat viele ba, ba. Namen. Viele Namen, doch einen nur für mich. Einsamkeit kann nur bedeuten, das verlorene Glück, die endlose Zeit ohne dich. Darauf bist du gegangen, Ich hab gesagt, mir ist es gleich, so hat es angefangen. Ich hab getan, als wäre für mich alles nur ein schöner Traum. Es ist nicht wahr, das ist mir heute klar. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Einsamkeit ba, ba, ba, hat viele ba, ba, Namen, ba, ba, viele ba, ba, Namen und ba, ba, mehr als ein Gesicht. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. In der Welt der Lichtreklamen dieser Welt zeigt man, was, zeigt man, was man besitzt. Man besitzt. Ba, ba, ba. Doch was man, fühlt, was man fühlt, zeigt man nicht. Und ein Wort wäre die Welt schon für sie. Doch das Wort, ja das Wort, das kommt mal, wie sie ziehen, endlos dahin. Als wärst du nie gewesen, als hätte ich das, was mit uns war, nur irgendwo gelesen. So schwer wie Blei ist jeder Schritt, denn er führt mich weg von dir. Ich bin allein, du bist nicht mehr bei mir. Einsamkeit hat viele Namen, viele Namen, doch einen nur für mich. Einsamkeit kann nur bedeuten, das verlorene Glück, die endlose Zeit ohne dich. Ein Song, der, glaube ich, in der Rangliste Nasala Coverversion ganz, ganz oben rangiert war. Wie gesagt, die erste Produktion, die der Zensor vorgebracht hat. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, aber auch nicht mehr so viel Zeit. Aber wir können jetzt nochmal, glaube ich, hier irgendwie Message-Telefon machen. Jeder hat vielleicht die Gelegenheit, eine Botschaft, die ihm wichtig ist. Und wäre natürlich besonders schön, wenn sie mit dem heutigen Thema droht, ein Aufstand der Technik zu tun hätte, loswerden. Das war wieder ein relativ langer Satz, habe ich festgestellt im Nachhinein. Und ein Gefühl des Stolzes überkommt mich. Guten Abend. Ja, hallo? Ja. Ich habe ein Problem mit meinem CD-Player. Der streikt bei einer ganz bestimmten Pearl Jam CD und nur bei der. Aha. Der will diese CD nicht nehmen. Und finde ich besonders schade, weil mir diese CD sehr gefällt. Also ich glaube, die hört jetzt nicht besonders scharfsinnig dazu, festzustellen, dass es möglicherweise an der CD und nicht am CD-Player liegt. Ja, weiß ich nicht. Ich habe sie jetzt verborgt, muss ich mal fragen, wenn ich sie wiederbekomme. Also ja, Mensch, vielleicht sollte ich doch ein Geschäft, also einen Laden aufmachen, weil ich irgendwie technische Probleme löse. Ja, manchmal, ja. Gut, es ist aber jetzt nicht so, dass du dich, sagen wir mal, jetzt das Gefühl hast, dass der CD-Player dich kommandiert, sondern er streikt nur manchmal. Ja, das ist aber manchmal belastend, also weil ich dann 5-6 Minuten brauche, bis ich dann die CD ankriege und so. Belastend ist es. Gibt ganz viel. Zeitaufwendig und so, besonders wenn ich heiß bin auf die Musik. Ich muss ja jetzt sowieso kürzer sein. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja. Und tschüss. Tschö. Würde aber erstmal sagen, es ist jetzt hier keine Belastungstelefonnummer, wo man einfach nur feststellt, dass ab und an Technik mal belastend sein kann, sondern das eigentliche Thema war ja, deutet irgendetwas darauf hin, dass die Technik den Aufstand probt. Wer dazu noch Beiträge hätte, vielleicht ganz kurze, der sollte sie sagen, oder sollte sich völlig davon abkoppeln und einfach eine Botschaft durchsagen. Guten Abend. Ja, es ging jetzt um eine Message, ne? Ja. Ja, ganz kurz vielleicht gesagt, all diejenigen, die Horror davor haben, in der Zukunft unterlegen der Technik zu sein, die können sich darauf freuen, mit irgendeinem Hammer auf Silberplatten in einem Kopf innerhalb eines Spielwalds getroffen zu werden. Gut, vielen Dank. Tschüss. Ansonsten sollten die auch alle schön ein bisschen Liegestütz machen und kräftig üben. Guten Abend. Hallo, hier ist Herr Schmidt. Herr Schmidt? Ja. Tag, Herr aus Schmidt. Berlin. Und zwar, ich denke, das wird auch so sein Lieblingsthema sein, Revolution. Also ich denke, die nächste Revolution, die wird einfach durch Maschinen passieren. Dass sich die Leute, weil anders können sie sich ja nicht wehren. Panzer sind ja eigentlich auch Maschinen, ne? Ja, dass die Maschinen anfangen, Barrikaden zu bauen. Na, programmiert von den Menschen. Aha, naja, aber dass sie nicht, meinst nicht, dass sie sich möglicherweise selber programmieren, dann wird's doch interessant. Ja, das ist eine nächste Stufe, ja? Aber... dass, sagen wir mal, Barrikadenprogramme unterwegs sind. Ach was? Barrikadenprogramme, Barrikadenbauprogramme. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Also ich meine, dass sie sich irgendwo, die werden da sicherlich auch in jedem, also den wird sicherlich auch in jedem, dass sie, wie sie sich zu verhalten haben, also wenn sie zum Beispiel unterlegen sind, dass sie lieber eher die Flucht antreten oder, aber zum Beispiel, dass sie vielleicht andere Maschinen, wie Panzer oder, ich weiß nicht was, ne, aber jedenfalls die nicht zu den, also zu den Revolutionären da gehören, dass sie die dann halt he machen, ne. Ja, aber andererseits muss ich dir sagen, wenn ich einen Panzer sehe und wenn ich eine Quarzuhr sehe, eine Quarzuhr macht mir oft viel, viel mehr Angst. Wieso das denn? Das kann ich jetzt auch nicht erklären an der Stelle. Weil ich bin immer noch gelähmt von dieser Angst. Okay, danke für deinen Anruf. Tschüss. Okay, ciao. Hallo? Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo. Wer ist denn da? Hier ist ein Bildchen. Ach. Und ich habe so eine schöne Geschichte mit einer Magnetkarte. Und nun ist gleich Schluss. Ja. Also schnell. Kurzfassung. Ja, Kurzfassung. Also Geldautomat. Das klingt unglaublich, aber das ist so. Ich gehe immer zum Geldautomaten sonntags. Weil da ist es recht leer. Weil Sonntag ist der schönste Tag der Woche. Nein, da ist und der wird noch dadurch noch schöner, wenn man 200 Mark zieht. Ja, so ja. Ist, ja. Und da ist es nicht so voll. Und die kommen in die Bank und dort stehen 5 Leute. 4 Geldautomaten sind vorhanden, einer geht. Bist du noch da? Ja. Ja. Ich bin endlich dran und bemerke schon irgendwelche Schwierigkeiten, stecke die Karte rein. Was steht da? Karte ungültig, bitte am Schalter melden. Aber das ist jetzt nicht, also da war Geld drauf, ja? Ja. So, Karte wieder raus, den nächsten vorgelassen, er steckt seine Karte drin, kriegt Geld. Jetzt ich wieder, Karte rein, Karte ungültig, bitte am Schalter melden. Und nun hat mir mal jemand gesagt, beim dritten Mal wird die Karte eingezogen. Da frisst er die Karte. Ja, nun hatte ich natürlich Angst, aber ich habe es nicht verstanden. Und da habe ich gedacht, ist egal, nochmal jemand vorgelassen. Also es war immer so, bei mir funktioniert es nicht, der Nächste hat Geld bekommen. Beim dritten Mal, Karte ungültig, bitte am Schalter melden. Die Karte wird eingezogen und da habe ich eine Panik gekriegt. Und dann habe ich, ja, Schlussfolgerung, die Technik beherrscht uns. Nee, da war einfach bloß die Karte kaputt. Wenn der jetzt obszöne Bemerkungen gemacht hätte, der Automat, dann wäre es interessant geworden. Ja. Oder wenn der schade gesagt hat. Ja. Oder ja, du blöde gut, Kuh, okay. Doch nicht am Sonntag Geld holen. So eine Sachen. Aber das ist ja nicht normal, passiert. Wenn einer doch, bei ihm... Das ist normal. Doch, dass es nicht funktioniert, ist normal. Ja. Ja, das ist normal. Das hat noch ja nichts zu bedeuten. Aber einer kriegt Geld und einer nicht? Ja, das ist unnormal. Das ist doch aber immer so gewesen. Einer kriegt Geld und einer nicht. Ja, ja, einer hat Geld, einer hat keins. Na ja, gut, okay. Das ist 1000 Jahre alt. Völlig technikunabhängig, ja. Ja. Ja, du hast einfach irgendwie, sagen wir mal, eine Loser-Karte gehabt, offensichtlich. Na. Ja? Gut. Okay. Wieder was dazu gelacht. Gut, siehst du? Ja. Tschüss. So, damit sind wir jetzt mit diesen Kurzmeldungen quasi voll ans Ende der Sendung richtig fast angestoßen. Mir bleibt nur noch übrig, mich zu verabschieden, darauf hinzuweisen, dass am nächsten Dienstag wieder Radiosendung ist. Am Sonntag ist Fernsehen. Am Freitag Nacht, Freitag zu Samstag ist Fernsehen. Und wer jetzt noch ein bisschen etwas andere Musik, die höchstwahrscheinlich nicht vom Flohmarkt stammt, hören will, der hätte die Gelegenheit, die Nightflat, der hört sich ungefähr so an. Nightflat. Quatsch, falscher Alarm, ist ja noch ja nicht Nightflat. Aber wenn das kommt, dann kommt auch gleich MC Lücke und macht prima laute Musik. Das hier war jetzt der Sprechfunk und ich verabschiede mich wie immer mit Franz Schubert. Gute Nacht. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Dir bei war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen thank you. Konflikte hüllte